Herr Bracher ist viel zu wohlwollend mit dem, was er eben gesagt hat. Vor allen Dingen stimmt eines nicht, dass ich mich bislang mit Kulturpolitik befasst habe. Das ist eine große Lücke und die wird sich hier auch bemerkbar machen. Dieses Thema, was ich Ihnen heute vortrage, da bin ich eigentlich gar nicht kompetent. Und ich muss gleich um Ihr Wohlwollen bitten und vielleicht auf manche Belehrung in der Diskussion hoffen. Wir haben bislang in dieser Tagung über sehr breite Themen gesprochen, übergreifende Themen auch der vergleichenden Faschismusforschung. Dies ist nun ein sehr, sehr spezielles Thema, was ich hier anschneide. Und ich habe versucht, um hier nicht völlig abzufallen, es etwas einzubetten in die kulturpolitischen Beziehungen jener Jahre. Und es hat den einen Vorteil vielleicht, dass es ein Thema ist, was nun realhistorisch beide Bereiche betrifft, weil es ein bilaterales Abkommen ist, die kulturpolitischen Beziehungen zwischen Deutschland und Italien in jenen Jahren. Es ist außerdem ein sehr abgelegenes Thema, sozusagen gar nicht politikwürdig und damit auch historisch nicht interessant. Dazu möchte ich noch einige Vorbemerkungen machen. Im Rahmen der großen Politik der europäischen Kabinette spielt der kulturelle Bereich zumindest bis 1945 eigentlich keine Rolle. In den diplomatischen Akteneditionen sucht man vergeblich nach Zeugnissen kulturpolitischer Aktivitäten oder Reflexionen über die Rolle und Bedeutung kultureller Beziehungen im politischen Umfeld. Bei Kultur und kulturellen Beeinflussungen handelt es sich um ein Langzeitphänomen, das sich den herkömmlichen Verlaufsbeschreibungen entzieht. Hinzu kommt aber in der Diplomatiegeschichtsschreibung und der historischen Analyse der internationalen Beziehungen ein relativ enger Politikbegriff. Wenn Sie etwa die von 1919 bis 1945 reichende Edition der Akten zur deutschen auswärtigen Politik nehmen, so ist dort vermutlich nicht ein einziges Dokument der Kulturabteilung des Auswärtigen Amtes enthalten. Immerhin einer Abteilung, wenn Sie die personelle Besetzung nehmen, die in den 30er Jahren größer war als das ganze Bismarcksche Auswärtige Amt in den 70er Jahren. Diese Nicht-Politikwürdigkeit des Kulturellen ist im Übrigen auch in gleicher Weise für alle anderen großen Akteneditionen Europas zu konstatieren. Auch in den Documenti Diplomatici Italiani finden Sie entsprechende Äußerungen und Texte nicht, auch etwa nicht in den französischen oder englischen Akten. Diese Einschätzung setzt sich übrigens auch über 1945 hin fort. Die interalliierte Kommission, die über die Verfilmung der deutschen diplomatischen Akten entschied, die ja die Alliierten 1945 beschlagnahmt hatten, hat den kulturellen Bereich als politisch irrelevant fast hundertprozentig ausgeschaltet. Mir ist das klar geworden, das Material, auf dem dieser Vortrag heute beruht, ist in keinem einzigen Dokument verfilmt. Wenn Sie sonst, wenn Sie im politischen Bereich arbeiten, ja immer diese ganzen Verfilmungsnummern haben, hier hat also kein alliierter Historiker auch nur den Versuch gemacht, diese Dinge mit aufzunehmen. Zweite Vorbemerkung, auswärtige Kulturpolitik. In Deutschland ist der Begriff geprägt worden, kurz vor dem Ersten Weltkrieg, in einer Diskussion zwischen dem Historiker Karl Lamprecht und dem Reichskanzler Bethmann Hollweg. Kurt Duvel, der Kollege von Herrn Schieder in Trier, hat eine ganze Reihe von Arbeiten zu diesen Themen, auch Tagungen zu diesen Themen vorgelegt. Und er hat auch diese Anfänge der deutschen auswärtigen Kulturpolitik untersucht. Bethmann Hollweg hat damals eine sehr interessante Überlegung vorgetragen in einem dann veröffentlichten Brief an Lamprecht. Er hat gesagt, Deutschland braucht Kulturpolitik und er hält sie für notwendig, aber Deutschland ist eigentlich noch nicht in der Lage, Kulturpolitik zu machen. Es hat noch nicht die innere Geschlossenheit, die innere Reife, sich gegenüber dem Ausland als geschlossene kulturelle Nation zu präsentieren. Ich zitiere hier einen Satz, der mir wichtig zu sein scheint. Wir sind ein junges Volk, haben vielleicht allzu viel noch den naiven Glauben an die Gewalt, unterschätzen die feineren Mittel und wissen noch nicht, dass, was die Gewalt erwirkt, die Gewalt allein niemals erhalten kann. Nun, Sie haben dann die Entwicklung, die die deutsche Kultur im Ersten Weltkrieg erlebt hat. Sie kennen die Rolle der deutschen Professuren, diesen plötzlichen Umschlag aus relativer Politikferne in ein frenetisches Politikengagement breiter Bereiche der deutschen Kultur und die Auswirkungen, die Rückwirkungen, die dieses Phänomen dann in der übrigen Welt gehabt hat. Die Schwierigkeiten etwa, die Croce hier in Italien gehabt hat, die deutsche Kultur noch nach 1915 gegenüber den scharfen Angriffen von italienischer Seite zu verteidigen. Dieses starke Politikengagement dann der deutschen Kultur hat ja in der Weimarer Zeit dazu geführt, dass die deutsche Wissenschaft und deutsche Kultur lange Zeit in einer Art Quarantäne gehalten worden ist, eigentlich über die politische Wiederannäherung hinaus, über Locarno hinaus, können Sie das feststellen, dass man der deutschen Kultur dann mit außerordentlicher Reserve und Distanz gegenübergestanden hat. Weimar nun, selbst schon ein Programm, hat im kulturpolitischen Bereich nun eigentlich eine Neuerung gebracht. Damals hat man bei dem Wegfall der machtpolitischen Instrumente daran gedacht, nun den wirtschaftlichen Raum und die Kultur als neue Medien, als neue Instrumente deutscher Außenpolitik zu benutzen. Die Kulturabteilung im Auswärtigen Amt ist 1920 gegründet worden. Das ist also ein erster Schritt in die Richtung einer staatlich geförderten, organisierten Kulturaußenpolitik. Man hat dann, ich will nur hier einige Daten nennen, 25 etwa den Deutschen Akademischen Austauschdienst gegründet, 25 auch die Alexander von Humboldt Stiftung gegründet und in der gleichen Zeit auch die damals sogenannte Deutsche Akademie in München geschaffen, aus der dann später die Goethe-Institute hervorgegangen sind, die Sie ja alle aus der deutschen Auslandskulturarbeit kennen. Dahinter stand nun ein Konzept der Autonomie des kulturellen Bereichs, die nun nicht mehr nur Selbstdarstellung oder gar kulturimperialistische Selbstdarstellung der Nation sein sollte, sondern nur eine allgemeine Vertrauensbildung, eine Klimaverbesserung, eine Sympathiewerbung und auch mit dem Konzept eines kulturellen Austausches zwischen zwei Nationen als Beitrag etwa zu dem Bereich der europäischen Kultur oder gar dem, was man dann Weltkultur nennen könnte. Auch da zeichnet sich schon deutlich in den 20er Jahren ein Gegensatz ab zwischen dem preußischen Kultusministerium, das ja unter linker Leitung war damals, unter C.H. Becker und später unter Adolf Grimme, und etwa in der Figur von Gertrud Bäumer, die als Ministerialrätin eine führende Rolle an der Formulierung der preußischen Kulturpolitik gespielt hat, und dem Auswärtigen Amt, das man aus von sehr viel konservativeren Positionen diesen Bereich betrachtet hat. Stresemann hat 1929 in dem ersten Runterlass zu diesem Thema gesagt, Kulturpolitik ist eine der wichtigsten Stützen der Außenpolitik. Die Tätigkeit des Auswärtigen Amtes kann naturgemäß nicht etwa eine Art Reglementierung des lebendigen und vielgestaltigen deutschen Kultur- und Geisteslebens zum Ziel haben. Sie muss sich vielmehr darauf beschränken, das natürliche Wachstum der deutschen kulturellen Außenwirkungen anzuregen und außenpolitisch nutzbar zu machen. Dieses außenpolitisch nutzbar zu machen ist natürlich schon ein Schritt in Richtung auf eine Instrumentalisierung der Kultur, also weg von dem Konzept der Autonomie des kulturellen Bereiches. Und Sie finden dann diese Tendenz zur Zentralisierung, Politisierung und Instrumentalisierung dann schlagartig einbrechend in diesem Bereich in dem Augenblick, wo der Nationalsozialismus die Macht übernimmt. Wir haben gestern ja schon im Anschluss an den Vortrag von Professor Wandruschka über den Begriff der kämpferischen Wissenschaft gesprochen. Hier ist also nun ad extremis Begriff des kämpferischen Wissenschaftstypus durchgesetzt worden. Kultur nach 33, der Bereich der Außenbeziehungen im Kulturellen, war zuständigkeitshalber drei konkurrierenden Ministerien überlassen. Auf der einen Seite dem Auswärtigen Amt natürlich. An zweiter Stelle hat man hier aber das Ministerium für Erziehung zu nennen, unter Rust, was 1934 geschaffen wurde, und eine erhebliche Rolle in den kulturellen Außenbeziehungen gespielt hat, also als Nachfolger des preußischen Kultusministeriums. Und als drittes das Propagandaministerium, 33 neu geschaffen unter Goebbels, die nun miteinander nun im Umfeld dieser ganzen kulturellen und kulturpolitischen Organisation, die es außerdem gab, um den diesen Bereich konkurriert haben. Bei der Schaffung des Reichserziehungsministeriums war diesem mit der Übernahme der entsprechenden Abteilungen des Innenministeriums die Kompetenz für die Pflege der wissenschaftlichen, akademischen, studentischen und pädagogischen Beziehungen zum Ausland zugesprochen worden. In dem russischen Ministerium entstand eine Auslandsabteilung, die sich vor allem auf die Kenntnisse, Beziehungen und Mitarbeiter des Deutschen Akademischen Austauschdienstes stützte. Das erste deutsche Kulturabkommen überhaupt, das 1936 mit Ungarn abgeschlossen wurde, wurde unter der Federführung des Erziehungsministeriums abgeschlossen und trägt die Unterschrift von Rust, also nicht von Neurath. Auch den Vorsitz in dem neu geschaffenen deutsch-ungarischen Kulturausschuss führte ein hoher Ministerialbeamter des Erziehungsministeriums. Rust schien damals den Ehrgeiz zu haben, eine eigenständige auswärtige Kulturpolitik aufbauen zu wollen. Es kommt dann 1938 im Zusammenhang mit dem Thema, was wir jetzt behandeln, nämlich dem italienischen Kulturvertrag, dann zu einem scharfen Konflikt zwischen Rust und Ribbentrop, in dem Ribbentrop Sieger bleibt. Wir werden davon gleich hören. Nun, eine dritte Vorbemerkung noch. Wie ist die kulturelle Umwälzung im nationalsozialistischen Deutschland mit ihrer folgenden kulturellen Emigration in Italien aufgenommen worden? Das faschistische Regime erhob zwar seit Ende der 20er Jahre den Anspruch, eine eigene faschistische Kultur geschaffen zu haben, und nutzte die ihm zur Verfügung stehenden Massenmedien, um eine teils traditionalistisch, teils nationalistisch geprägte Volkskultur zu verbreiten, ließ aber der Elitenkultur einen relativ großen Spielraum. De facto bestand auch nach 1925 in den bildenden Künsten, der Literatur, der Musik und so weiter eine breite Meinungs- und Schaffenspalette, zuletzt sichtbar geworden in der großen Ausstellung in Mailand, die an die Trenta jetzt vor 2 oder 3 Jahren. Auch im universitären Bereich standen, abgesehen von allgemeinen politischen Loyalitätserklärungen, nur die politiknahen Fächer wie Staatsrecht, Nationalökonomie, Geschichte, Geografie und so weiter unter einem scharfen Konformitätsdruck. Eine kulturelle Emigration hat es bis 1938, abgesehen von Einzelfällen wie etwa Borghese oder Salvemini, Mitglieder der italienischen Kultur, die sich auch stark politisch engagiert hätten, hat es abgesehen von Einzelfällen nicht gegeben. Im Gegenteil gab es nach 1933 eine beträchtliche deutsche Emigration in das faschistische Italien. Als Durchgangsstation für die Weiterwanderung etwa in die USA oder nach Palästina, aber auch als Daueraufenthaltsland hat Italien bis 1938, das heißt bis zur Einführung der faschistischen Rassengesetzgebung, eine bedeutende Rolle gespielt. Nach Schätzungen haben 5.000 bis 6.000 Emigranten aus Deutschland und Österreich eine auf Dauer intendierte Zuflucht gefunden. Mehrere 10.000 haben Italien als Durchgangsland benutzt. Es ist interessant zu sehen, dass auf deutscher Seite dieses Phänomen weitgehend unbekannt geblieben ist. Noch bei der Planung des großen Forschungsvorhabens über die Erforschung der deutschen Emigration, das jetzt vor 20 Jahren von der Forschungsgemeinschaft am Institut für Zeitgeschichte in Gang gesetzt worden ist, hat man Italien völlig ausgespart, weil den Planern es absurd erschien, das faschistische Italien als deutsches Emigrationsland mit aufzunehmen. Und erst jetzt vor 3 Jahren hat sich ein Berliner Historiker, Herr Vogt, daran gemacht, um dieses Thema auch aufzuarbeiten. Es ist schade, dass Herr Vogt hier nicht in unserem Kreis dabei ist. Er hätte sicherlich hier einige interessante Dinge sagen können. Nun, die Aufnahme dieses kulturellen Exodus in Italien, ich muss sagen, dass ich da leider wenig dazu sagen kann. Es wäre eigentlich wichtig, vielleicht kann Senator Valiani später dazu einiges sagen. Ich möchte hier nur auf 3 Dinge hinweisen. Das ist ein großes, weit verzweigtes Thema. Sicherlich war der italienische Antifaschismus von Anfang an auch antinationalsozialistisch. Ich glaube, hier kann man ein schlichtes Gleichheitszeichen setzen. Ich will Ihnen hier nur 3 Beispiele nennen. Es gibt einen Brief von dem Wirtschaftswissenschaftler und späteren italienischen Staatspräsidenten Einaudi aus dem Juli 1933 an Mussolini, in dem er auf diese deutsche Immigration verweist und schildert, wie tief die internationale Kulturwelt bestürzt über die Vorgänge in Deutschland sei. Das sei die Wiederkehr des schlimmsten Mittelalters, ein Hunneneinfall mit Bücherverbrennungen, Verfolgung der unabhängigen Wissenschaft und Austreibung aller Andersdenkenden. Und dann hebt er positiv davon den Faschismus ab, der Autonomie der Kultur weitgehend respektiert und keine Scheiterhaufen errichtet, und sagt, im Grunde sind wir liberalen Oppositionellen für dein faschistisches System eine Legitimationsbasis, denn im Ausland ist der Faschismus nie so anerkannt, nie so geschätzt und geliebt worden, wie in diesem Augenblick, wo sich nun dieser tiefe Unterschied zwischen nationalsozialistischem Deutschland und faschistischem Italien abzeichnet. Also Raisonnement Existenz der liberalen Kultur ist eine außenpolitische Legitimationsform des faschistischen Regimes. In der Tat hat es zahlreiche deutsche und nichtdeutsche jüdische Wissenschaftler und Kulturschaffende gegeben, die in diesen Jahren verwendet antinationalsozialistisch und verwendet philofaschistisch waren. Ich erinnere nur an den Wirtschaftswissenschaftler Paul Einzig, der emigriert ist nach London, ein großes Buch über die faschistische Wirtschaft geschrieben hat, wo er ein einziges Loblied auf Italien singt. Das zweite Hinweis, nur sozusagen ein Einblick, ist eine Notiz, die Croce in seiner Zeitschrift Kritiker 35, als man in Italien auch kritisch über das NS-Regime schreiben konnte, über die Rassenverfolgung und die Kulturzerstörung in Deutschland geschrieben hat. Ich lese es vielleicht nachher mal vor, es ist eine sehr interessante und prägnante Verurteilung der deutschen Kulturpolitik. Das dritte ist, die einzige Literatur, die es zu diesem Thema überhaupt gibt, ist ein schmaler Band der italienischen Germanistin Lavinia Jollos Mazzucchetti, Die andere Achse, italienische Resistenza und geistiges Deutschland, ein Band, der merkwürdigerweise gar nicht auf Italienisch existiert. In diesem Band haben eine Reihe von italienischen Kulturschaffenden, wie die Germanisten Mazzucchetti, Castellani, der Musikwissenschaftler Rognoni, der Kunsthistoriker Argan, der Philosoph Remo Cattoni, über ihre Eindrücke damals retrospektiv geschrieben und erwecken den Eindruck, dass eigentlich das ganze kulturelle Italien damals, soweit es sich nicht vom Faschismus hat vereinnahmen lassen, mit größtem Erschrecken und Abscheu und Widerstand gegen das, was damals in Deutschland passierte, reagiert hat, auch wenn es diesen Protest öffentlich nur in ganz wenigen Fällen wie Croce 35 hat formulieren können. Ob dieser Eindruck richtig ist, darüber können wir vielleicht nachher in der Diskussion sprechen. Nun, ein kurzer Blick auf die politische, kulturpolitische Situation der Jahre 30 folgende. Schon mit der ausgehenden Weimarer Republik gibt es ja eine deutliche politische Annäherung zwischen den Präsidialregimen der ausgehenden Weimarer Republik und dem faschistischen Italien. Ich erinnere nur daran, dass etwa mit den Lateranverträgen breite Teile des deutschen Katholizismus auf philofaschistische Positionen umschwenken, dass auch der deutsche Konservativismus mit dem Zurücknehmen des Südtirol-Problems vielfach auf philofaschistische Positionen umschwenkt. Diese breite Welle von Faschismus-Sympathie, die sich dann 1932 etwa in den Dezernatfeiern massiv äußert und die auch im kulturellen Bereich schon deutlich sichtbar sind. 1931 gründet Adenauer in Köln das Petrarca-Institut, was also den Zusammenhang zwischen konservativ-katholischem Deutschland und dem faschistischen Italien dokumentieren und befördern soll. Auch Kahrs könnte man in diesem Zusammenhang nennen. 1932 gründet der italienische Staat das Istituto di Studi Germanici in der Villa Sciarra in Rom als großes, umfassendes Institut zur Erforschung der deutschen Kultur in sehr breitem Rahmen von rechtswissenschaftlichen bis zu historischen, bis zu literarwissenschaftlichen, bis zu anthropologischen Studien. Mussolini weiht dieses Institut mit einer großen Goethe-Rede im April feierlich ein. Auch der deutsche Liberalismus geht in jenen Jahren ab 30 auf Deutsch gehalten, geht in jenen Jahren zum Teil auf philofaschistische Positionen über. Ich erinnere nur an Theodor Wolff, an seine Leitartikel im Berliner Tageblatt oder an die Colloqui con Mussolini von Emil Ludwig, dieses berühmte Buch, was Mussolini als den großen Pazifisten, den großen Europäer, den großen Vorkämpfer eines neuen Europa auf der ganzen Welt propagiert hat. Emil Ludwig, der ja von völlig liberalen Positionen herkam und hier plötzlich auf philofaschistische Positionen einschwenkte. Oder etwa an den Volta-Kongress im Oktober 32, auf dem Repräsentanten der ganzen deutschen Rechten eingeladen waren, von Schacht bis zu Rosenberg, Göring, Selte, Beckerath und anderen. Nun, 33, es ist quasi ein Wettlauf gewesen zwischen konservativ, katholischem und nationalsozialistischem Deutschland um die Gunst und Sympathie des faschistischen Italiens. 33 zeigen sich die ersten größeren Projekte. Es gibt zum Beispiel 33 das Projekt von italienischer Seite, ein großes Projekt, das der italienische Botschafter Cerutti dem italienischen Außenministerium vorschlägt, die Schaffung eines großen Kulturinstituts in Berlin. Oder etwa das andere Projekt, was dann auch realisiert worden ist, die Schaffung einer kulturwissenschaftlichen Abteilung an dem Deutschen Kunsthistorischen Institut in Rom, der sogenannten Herzianer. Dies war ein Projekt, was von einem gescheiterten Kunsthistoriker, der aber Werner Hoppenstedt, der aber den Vorteil hatte, Träger des Blutordens und des Goldenen Parteiabzeichens zu sein, Werner Hoppenstedt durchsetzte. Die Entstehungsgeschichte ist mir bis heute unbekannt. Hoppenstedt erreichte es, eine kulturwissenschaftliche Abteilung an der Herzianer einrichten zu dürfen, die nun unendlich weit gespannte Projekte hatte, eine Riesenbibliothek, Studien von der Anthropologie, Rassenlehre bis hin zur Geschichte, bis hin zu Literaturwissenschaft, Romanistik und so weiter. Das sollte alles unter diesem Dach vereinigt sein. Ein Mann riesiger Projekte, etwa von einem großen deutsch-italienischen Kulturbeirat, 37 bis hin zu einer riesen NS-Bücherei für 1 Million Reichsmark, die er 1940 in Rom installieren wollte. Ein Mann, der in die Öffentlichkeit sehr stark hineinwirkte durch große öffentliche Vorträge, bei denen eine bunte Mischung von Politikern und Kulturrepräsentanten von Hassel bis zu Bataille, bis zu Pinder, bis zu Rolf, bis zu Heidegger, bis zu Rassentheoretikern wie Fischer und Leers auftauchten. Das Bestürzende an dieser Figur Hoppenstedt ist eigentlich nicht die Tatsache, dass dieser Mann da dieses Projekt realisiert hat, sondern die Tatsache, dass so ein Scharlatan und wissenschaftlich eine Null, dass so ein Mann von allen deutschen kompetenten Stellen ernst genommen wurde oder werden musste, hofiert wurde, von der Botschaft bis hin zum Kaiser Wilhelm, Kaiser Wilhelm Gesellschaft und diese Position bis 1943 hat behaupten können. Nun, nach dieser Einleitung einige Hinweise auf die Vorgeschichte des Kulturabkommens. Das Kulturabkommen ist eigentlich entstanden aus der Lektoratsfrage. Die deutschen Lektoren in Italien, italienische Lektoren in Deutschland, das war ein sehr bunt geschecktes Bild. Sie wissen, dass die Lektoren in Italien damals nicht nur Deutsche waren, sondern zum Teil Italiener, dass sie auch nicht zentral angestellt waren, sondern jeweils von den Lehrstuhlinhabern, denen sie zugeordnet waren, den Lehrstuhlinhabern für Germanistik, ausgesucht wurden und dann von der Universität angestellt wurden. Diese Lektorate waren schlecht bezahlte Stellen, die von Reichsseite, zum Teil vom Auswärtigen Amt, zum Teil auch von der Deutschen Akademie finanziell noch unterstützt wurden. Und dieses ganze bunt gesteckte Bild, das sich ähnlich auch in Deutschland damals abzeichnete, war nach Meinung der offiziellen Stellen schon vor 33 dringend revisionsbedürftig. Nun kommt es aber 33 dazu, dass sich einige deutsche Immigranten, die sich nach Italien wenden, dass es denen gelingt, einige dieser Lektorenstellen an italienischen Universitäten zu erhalten. Es gab ungefähr 25 Lektorate, davon waren etwa die Hälfte durch Italiener besetzt, dann einige Reichsdeutsche und ein halbes Dutzend Emigranten. Das ist etwa die Situation, die 34 da ist. Und nun ist das Merkwürdige, dass dieses kleine Grüppchen von Emigranten, zu denen unter anderem Paul Otto Christeller gehörte, der heute noch lebende berühmte Renaissance-Philosoph, fast alles Juden, dass diese kleine Gruppe von Emigranten ein Riesenärgernis für die deutsche Politik gewesen sind. Schon von 34 ab sind also laufende Bemühungen, diese paar Emigranten nun in irgendeiner Weise auszuschalten. Die deutsche Botschaft ist im Herbst 35, als die politische Großwetterlage eine baldige Normalisierung und Erwärmung der beiderseitigen Beziehungen erwarten ließ, an das italienische Außenministerium mit dem Vorschlag herangetreten, ein Abkommen über die beiderseitige Auswahl und Ernennung von Lektoren abzuschließen. Mit diesem Vertrag sollte vermieden werden, ich zitiere, dass sowohl von der einen als der anderen Seite Personen, die nicht jede Garantie, sei es vom kulturellen wie vom politischen Standpunkt aus gesehen, geben, geschickt werden. Im Juni 36, also dreiviertel Jahr später, erfuhr Hassel, die italienische Regierung wünsche nicht nur die Lektorenfrage zu regeln, sondern denke an ein alle kulturellen Fragen umfassendes generelles Abkommen. Hassel hielt den Zeitpunkt für günstig und meldete nach Berlin, von besonderer Wichtigkeit wäre, in der Lektorenfrage konkrete Vorschläge machen zu können, durch welche in Zukunft gegenseitig Lektoren an Universitäten und sonstige Hochschulen nur noch berufen werden können, wenn derselbe der Regierung des Landes, dessen Sprache und Kultur der betreffende Lektor zu vertreten hat, genehm ist. Diese Frage ist besonders dringend, um in Zukunft zu verhindern, dass Emigranten als Lektoren in Italien tätig werden. Das war im Juni 36. Nun, das Interessante daran ist, an dieser Verfemung der Emigration, die ja schon 33 als antideutsch, als kriminell, insgesamt von der Goebbelschen Propaganda diffamiert wird, dass dieser Vorschlag hier auch voll gedeckt wird. Ich habe eigentlich in den Akten des Auswärtigen Amtes, auch der Deutschen Botschaft, eigentlich kaum irgendwo retardierende Momente gefunden, dass dieser Vorschlag vollgedeckt wird von Hassel, der ja 38 dann schon einer der Führer des deutschen Widerstandes ist. Also Hassel hat diese Politik in diesen Jahren noch offensichtlich voll mitgetragen. Nun, diese Verfemung und Diffamierung und Ausschaltung der Emigration traf nicht nur den politisch aktiven Widerstand, denn das waren ja keine Leute, die in Italien noch irgendwo gegen das NS-Regime Front gemacht hätten, sondern war aus der Idee heraus geboren, nun deutsche Kultur mit nationalsozialistisch gleichzusetzen und nicht mehr den Widerstand in Wort, Schrift oder Tat zu verfolgen, sondern schon in der vermuteten Gesinnung. Das ist eigentlich das, was eigentlich von 33 ab schon in den Akten voll da ist. Seit dem Besuch einer italienischen Polizeidelegation in Berlin und dem Abschluss eines vor allem gegen Kommunismus und Freimaurerei gerichteten Kooperationsvertrages im März 36, das Abkommen Himmler-Bocchini, interessierte sich auch die Gestapo verstärkt an italienischen Fragen. Im November 36 teilte sie dem Auswärtigen Amt mit der Bitte um Nachforschung mit, sie sei aufmerksam gemacht worden auf verschiedene an italienischen Hochschulen tätige Lektoren, Zitat, die als Immigranten und Gegner des nationalsozialistischen Deutschlands bezeichnet wurden. Namentlich genannt wurden Dr. Reichenberger, Mailand, Lehrstuhl Professor Vincenzo Errante, Dr. David, Bologna, Professor Bianchi, Dr. Christella, die Dokumente schreiben immer falsch, Christella, merkwürdigerweise, Dr. Christella, Pisa, Professor Amoretti und Professor Silbermann, Lektor in Rom. Bei Christella handelte es sich um den nach 1945 in den USA bekannt gewordenen Renaissance-Historiker und Philosophen Christella, den Giovanni Gentile in seiner Eigenschaft als Rektor der Scuola Normale Superiore in Pisa nach 33 an der dortigen Universität einer Heimstatt geboten hatte. Es muss einen größeren Briefwechsel Christella Gentile geben. Botschafter Sergio Romano hat mir jetzt gerade geschrieben, dass er demnächst den Briefwechsel zwischen Christella und Gentile publizieren wird. Also da wird man vielleicht etwas mehr über die Situation, persönliche Situation Christellas erfahren können. Alfons Silbermann war vor 33 Leiter des Berliner Abendgymnasiums gewesen und hatte zusammen mit Herwart Walden den Band Expressionistische Dichtungen vom Weltkrieg bis zur Gegenwart herausgegeben. Silbermann hielt spezielle Sprachkurse für Mediziner und Juristen ab und hatte nach Ansicht der Italiener hervorragende Erfolge aufzuweisen. Er sei außerordentlich beliebt bei den Studenten. Der Altphilologe Reichenberger, Jahrgang 1903, war bis zum April 1933 auch er Jude, war bis zum April 33 Studienrat im badischen Staatsdienst gewesen und Anfang 34 nach Italien gekommen. Er avancierte nach seiner Emigration in die USA als Professor an der Universität Philadelphia zu einem der geschätztesten Kenner der spanischen Renaissance-Literatur. Nicht genannt, da österreichische Staatsangehörigkeit, aber in die gleiche Kategorie des jüdischen Emigranten gehörig, war der Lektor Felix Braun, Jahrgang 1885. Braun war ein Freund Hugo von Hofmannsthals. Thals hatte sich schon in den 20er Jahren als Dramatiker, Lyriker und Essayist einen Namen gemacht. Er war schon vor 33 in Italien tätig, als Lektor zuerst in Palermo, dann in Padua. Herr Wandroschka hat mir gerade erzählt, dass damals schon hieß das das Astralschaf. Später in Alpbach. Dann. In Alpbach. Er ist dann nach England emigriert und ist nachher wieder zurückgekommen. Er gehörte also zu dem Kreis um Hofmannsthal und war ein Hofmannsthal-Epigone. Ja. Ein sehr feiner, sehr kultivierter Mann. Nicht als drastisch, aber als politisch verdächtig galt den Behörden auch der Lyriker und Erzähler Hans Leifelm, Jahrgang 91, der vor 33 in Deutschland der sozialdemokratischen Erwachsenenbildung tätig gewesen war und überdies den Makel aufwies, mit einer aktiven Sozialdemokratin verheiratet gewesen zu sein. Ich habe hier dem Gang der Dinge etwas vorausgegriffen. Die Diskussion befand sich noch im Schwebezustand um einen Kulturvertrag, als der neue Außenminister Ciano im Oktober 36 nach Deutschland ging. Und um die eher kärglichen Resultate dieses Besuchs etwas aufzubessern, entschlossen sich damals beide Seiten, das Projekt eines Kulturabkommens öffentlich anzukündigen, wie es Ciano dann in seiner Pressekonferenz am 26. Oktober in München ankündigte. Diese Ankündigung nun mobilisierte zahlreiche berufene und unberufene Interessenten. Der Leiter der römischen Zweigstelle des DAAD, Dr. Theodor Blahut, verschickte im Dezember 36 an die Konsulate, Lektoren, Institute und Schulen in Italien einen Fragebogen für Vorschläge zum Entwurf eines deutsch-italienischen Kulturvertrages, in dem er um Anregungen in den Bereichen Sprachunterricht, Lektorenfrage, deutsche Institute, Austausch, Bibliotheken, Reiseförderung usw. so gebeten wurde. Unklar ist, ob dieser Vorstoß im Auftrag und mit Wissen der Botschaft erfolgte. Blahut war der erste Leiter der 34 gegründeten Zweigstelle des DRAD in Rom. Er war 1905 in Österreich geboren, 1925 Mitglied der nationalsozialistischen Hochschulgruppe geworden und 27 mit der Nummer 54.000 der NSDAP beigetreten. 29 hatte er sein Studium unterbrochen und ergebnislos eine politische Karriere versucht. 37 promovierte er in Heidelberg bei Ernst Krieg mit einer Arbeit über Staat und Führung im Faschismus. Blahut gehörte der SA an und wäre in den Nachwirkungen der Römerkrise fast ins Straucheln gekommen, da man ihm von Seiten der Auslandsorganisation der NSDAP den Vorwurf machte, früher dem Ottmar-Spannen-Kreis angehört zu haben. Ungewöhnlich umtriebig und dynamisch hatte er nach 34 in Italien eine breite Aktivität entfaltet, die Präsenz deutscher Austauschstudenten an italienischen Universitäten massiv verstärkt und durch ein Netz von Vertrauensleuten für eine intensive Beratung und politische Kontrolle gesorgt. Die zahlreichen Rundmitteilungen der römischen Zweigstelle zeigen, mit welchem Feuereifer, aber auch mit welch großer Sachkenntnis Blahut sich seiner Aufgabe annahm. Italien ist nach 33 einer der bevorzugten Arbeitsgebiete des gesamten akademischen Austauschdienstes gewesen. Vor Frankreich, nach den USA und praktisch gleich mit England ist damals Italien mit fast 100 Stipendiaten sehr intensiv bearbeitet worden. Blahut gelang es auch auf Jahrestagungen des DRD 35 und 36 in bunter Mischung Publizisten, Wissenschaftler und Politiker sprechen zu lassen. Ein breiter Kreis, der von Ludwig Curtius bis zu Biggini, Krieg, Costamagna, Bortolotto und Loverde reichte. Für 37 hatte er sogar Himmler und Daré eingeladen, aber da musste er dann ein Veto von Hasse sich einhandeln. Blahut hatte das Konzept, aus diesem DRAD ein deutsch-italienisches Kulturinstitut zu machen, das sozusagen als Oberbehörde über den gesamten deutschen kulturellen Instituten in Italien wirken sollte. Ein Konzept, was er sehr zäh bis 38, 39 verfolgt hat, mit dem er aber am Ende dann gescheitert ist. Blaut wurde von Hassel gedeckt. 36 schrieb Hassel zum Beispiel einen Brief an Bohle, den Leiter der Auslandsorganisation. Was den Austauschdienst angeht, so sagte Hassel, so hat der Blaut als sein Leiter ganz ausgezeichnet geleitet. Und zwar weit über den engeren Rahmen hinaus, indem er sich in ganz Italien erfolgreich für die Propaganda deutschen Wesens, deutscher Wissenschaft und des Gedankengutes des Nationalsozialismus eingesetzt hat. Eine Rückberufung wäre ein schwerer Schlag für diese ganze Arbeit. Blaut wurde dann Ende 39, also schon im Krieg, in den diplomatischen Dienst übernommen und Botschafter Markinson urteilte bei seiner Verabschiedung, er verlasse ein Tätigkeitsfeld, das sie vom Urwald zur Musterwirtschaft gemacht haben. Nun, diese Umfrage, von der ich eben sprach, im Dezember 36, erregte bei den Konsulaten höchstes Misstrauen und etwa der Generalkonsul in Mailand fragte in Rom an, ob die Botschaft ihre kulturpolitische Weisungskompetenz delegiert habe, was das eigentlich zu tun habe, dass also jetzt plötzlich diese Initiative hier aus dieser Ecke komme. Bevor aber die Umfragen zurückgelaufen sein konnten, schon Anfang Januar 37, legte Blaut der Botschaft seinen ersten Entwurf zu einem deutsch-italienischen Kulturabkommen vor, das nun stark an das italienisch-österreichische Kulturabkommen vom Januar 35 angelehnt war. Da finden Sie also schon einen Paragraphen, der nun über den österreichischen Vertrag hinausgeht, nämlich zur Lektorenfrage. Die Lektorate seien nur mit solchen Personen zu besetzen, die die Staatsangehörigkeit des anderen Staates besitzen und von diesem dem sie berufenden Staat als geeignet vorgeschlagen werden. In den Kommentaren, die er den einzelnen Artikeln nachschickte, sagte er, die Lektorenfrage sei vielleicht die wichtigste Frage des ganzen Vertrages. Auf eine eindeutige Regelung müsste größtes Gewicht gelegt werden. Der Artikel 4, Lektoren, diene zur Entfernung der Immigranten aus Italien. Ein anderer Punkt ist interessant noch, ein Artikel 6, in dem er die Erhaltung und den Ausbau des deutschen Schulsystems in Italien vertraglich festgelegt wissen wollte. Und hier wies Blaut auf die Existenz einer von einem gewissen Dr. Peiser geleiteten Landerziehungsheim in Florenz hin, das als reine Immigrantenschule bezeichnet werden muss, da sowohl die Lehrer wie auch die Schüler aus Immigrantenkreisen stammen. Trotz aller Bemühungen gelang es bis heute nicht, dieser Schule das Handwerk zu legen, obwohl sie die ohnehin schon schwierige Lage der Reichsdeutschen Schule in Florenz noch erheblich erschwert. Das ist ein sehr interessantes Experiment gewesen, eine deutsche Schule, die von deutsch-jüdischer, aber auch sozialdemokratischer Seite begründet worden in Florenz, bis 38 bestanden hat. Herr Vogt wird darüber ausführlich berichten. Sie stand unter der Leitung von Dr. Peiser und von Robert Kempner, dem späteren Chefankläger in den Nürnberger Prozessen. Eine Schule, die ein, Herr Vogt hat mir das Programm gezeigt, auch die Werbeschrift, mit denen sie im europäischen Ausland Werbung für diese Schule gemacht haben, in der kein Wort von Politik drin steht und das vollständig nach den Reformmethoden der Weimarer Pädagogik aufgebaut war. Eine sehr, sehr interessante, sehr interessantes Experiment. Nun, der erste von der deutschen Botschaft in Rom ausgearbeitete Vertragsentwurf hielt sich zu guten Teilen an dieses Schema, was Blaut entworfen hatte und führte auch die verschiedenen Punkte, Lektorenfrage und so weiter auf, fügte nur zusätzlich noch hinein die Parteifrage, nämlich die nationalsozialistischen Jugendorganisationen HJ und BDM und die entsprechenden gegenüber Organisationen auf faschistischer Seite sollten mit einbezogen werden zum Sprachunterricht, zum Austausch und zur gegenseitiger Kontaktnahme. Die Proklamierung der Achse Berlin-Rom nun im Oktober 36 öffnete die Schleusen für eine Flut von Kontaktwünschen, Besuchsprogrammen, Studienprojekten und langfristigen Kooperationswünschen. Dank der politisch-kulturellen Selbstabschließung des Dritten Reiches und der durch Abessinienkrieg und Völkerbundsboykott bewirkten Isolierung Italiens herrschte auf beiden Seiten ein quasi physisches Bedürfnis nach Außenkontakt und internationaler Selbstbestätigung. Die strukturelle Ähnlichkeit beider Systeme trug mit dazu bei, dass es in den folgenden Jahren auf allen Ebenen von Partei, Gesellschaft und Staat zu einer Fülle von Projekten, Reisen und Begegnungen kam. Schüler und Studenten, Parteijugend und Parteiveteranen, Gauleiter und Federali, Oberbürgermeister und Sindaci, Ärzte und Rechtsanwälte, Minister und Parteigrößen, alle entdeckten sie plötzlich die Notwendigkeit von Horizonterweiterungen, Begegnungen, Süd- und Norderlebnissen. Paramilitärische Aufmachung, Hierarchisierung und Militarisierung der Lebensformen, politische und gesellschaftliche Präsenz einer totalitären Bruderpartei, Frontkameraderie vergangener und künftiger Kämpfe, das alles gab den psychologischen Rückhalt und gab Wohlbefinden. Schon im Mai 1937 schickte das Auswärtige Amt ein Rundschreiben an Ministerien und Parteidienststellen mit dem Hinweis, dass Kontakte mit Italien nur noch über das Auswärtige Amt und die deutsche Botschaft in Rom zu laufen hätten. Jegliche Sonderverhandlungen kulturpolitischer Art seien verboten. Dass das aber nur ein frommer Wunsch war, konnte man im Nachsatz selber schon lesen, denn da hieß es, über alle in Vorbereitung befindlichen Absichten und Pläne auf dem Gebiet der kulturpolitischer Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Italien sei das Auswärtige Amt unverzüglich zu unterrichten. Nun, im Mitte 37, aufgrund dieser Flut von gegenseitigen Besuchswünschen, ließ Hitler einen Erlass, in dem die höheren Partei- und Staatsführer angewiesen wurden, nur nach vorheriger Genehmigung durch den Führer diese Reisen machen zu können. Ich will Ihnen hier nicht im Einzelnen berichten, welche Initiativen es da überall gegeben hat. Ich nenne nur ein paar statistisch quasi aufgelistet. Etwa deutsch-italienisches Studentenschaftsabkommen hat es damals gegeben über Gemeinschaftslager, Sporttreffen, Stipendiatenbetreuung, Zusammenarbeit bei der Studentenpresse, Themenabstimmung bei Littoriali und Reichsberufswettkämpfen. Auch die Reichsjugendführung verhandelte mit der Gioventù Italiana del Littorio über gemeinsame Initiativen. Dann war der Plan einer großen weltstudentischen Konferenz in Rom Ende 37, in dem gegenüber dem Weltstudentenwerk in Genf ein mitteleuropäischer unter deutscher Führung stehender Studentenblock gebildet werden sollte. Oder etwa die Reichsärzteführung verhandelte 37, 38 Monate lang über ein Abkommen über die Zusammenarbeit auf medizinischem Gebiete. Auch eine Arbeitsgemeinschaft für die neue Heilkunde sollte geschaffen werden oder ist geschaffen worden. Ähnliche Bestrebungen gab es auf zahnärztlichem Gebiet. Auch der Reichsdozentenbund beabsichtigte ein Abkommen über kulturelle Zusammenarbeit. Auch etwa Hans Frank mit seiner Akademie für deutsches Recht gründete eine deutsch-italienische Arbeitsgemeinschaft auf juridischem Gebiet. Ähnliche Bestrebungen gab es von deutscher Seite für die Gründung einer deutsch-italienischen Rassenakademie. Auch auf regionale und lokale Initiativen fehlte es nicht. Etwa Gauleiter Saukel initiierte eine große Kulturbrücke Florenz-Weimar. Professor Matteucci hat mir vorgestern noch erzählt, dass er 38 in den Cascine da auf dem am Arno-Ufer an diesem großartigen Zusammentreffen zwischen Thüringer und Florentiner Jugend teilgenommen hat, einen riesen Massenaufmarsch mit unendlich viel sportlichen und kulturellen Veranstaltungen. Damals ist zum Beispiel Paolo Pasolini scheint da aufgetreten. Also eine weit gespannte Zusammenarbeit auf den verschiedensten Gebieten, die nun zum Teil, nun sagen wir auch in die Richtung dieses Kulturabkommens drängten. Und was das Problem ja nun nicht vereinfacht hat. Vom Januar 37 bis November 38 enthalten die deutschen italienischen Akten weit mehr als ein Dutzend wiederholt massiv revidierte Vertragsentwürfe. Man sieht, es handelt sich um eine sehr schwierige Geburt, um ein Sorgenkind, wie es dann bald im Auswärtigen Amt hieß. Man kam mit diesem Projekt nicht zurecht zustande. Entscheidende Einflüsse genommen auf die Vertragsverhandlungen haben einmal der Anschluss Österreichs und zum Zweiten die Einführung der Rassengesetzgebung in Italien im Sommer 38. Das erste Ereignis stärkte die Monopol- und Gesamtvertretungsansprüche Berlins. Das zweite blockierte mögliche italienische Einsprüche gegenüber dem von deutscher Seite vorgetragenen politisierten und rassisch unterlegten Kulturbegriff. Die deutsche Seite verhandelte offensiv, vor allem in der Lektorenfrage, und in der Ausschaltung nicht regimengemäßer Literatur und Kunst. Die italienische Seite zielte vor allem darauf ab, dem italienischen Sprachunterricht an deutschen Schulen eine größere Verbreitung zu schaffen. Beide Seiten waren sich einig in dem Bestreben, den stark elitär geprägten Kulturbegriff anderer Verträge dieser Art weiterzufassen und ihn volkskulturell aufzufüllen und zu erweitern. Hier konnten den verschiedenen Gliederungen der jeweiligen Staatsparteien wichtige neue Aufgaben, so im Sprachunterricht oder in der Reiseorganisation, der Gästebetreuung und ähnlichen Initiativen zuwachsen. Gleichzeitig hoffte man auf eine durch die intensivierte Zusammenarbeit und vertiefte Kenntnisnahme auch traditionelle Vorurteile und Mentalreservate abbauen zu können. Ich habe gestern schon von dem Schulbuchprojekt gesprochen, von dieser Schulbuchkommission. Das war also eine Initiative, die in diese Richtung ging, Abbau von Vorurteilen. Nun, übereinstimmend auf beiden Seiten war auch die Tendenz, den Bereich staatlicher Reglementierung und Zentralisierung im kulturellen Raum im Laufe der Verhandlungen immer weiter auszudehnen, sodass die bestehenden Restbestände kultureller Eigeninitiative am Ende noch eigens vertraglich geschützt werden mussten, so in Artikel 24, der den bereits bestehenden Publikationsaustausch zwischen Universitäten und Akademien von staatlicher Reglementierung freistellte, oder Artikel 25, der neben staatlicher Übersetzungsförderung private Verlegervereinbarungen nicht ausschloss. Rasch einigen konnte man sich dagegen auch auf die Schaffung eines bilateralen, periodisch tagenden Kulturausschusses. Diese Einrichtung war zum ersten Mal praktiziert worden in dem deutsch-ungarischen Kulturabkommen und hat sich als Instrument der Kontrolle und Intensivierung der eigenen wie der fremden kulturpolitischen Aktivitäten bewährt. Diese Neuerung war so zukunftsweisend, dass sie auch nach dem Krieg in dem Abkommen zwischen der Bundesrepublik und der Republik Italien 1956 wieder aufgenommen worden ist, als ständige gemischte Kommission. Sie existiert heute noch. Der erste offizielle deutsche Vertragsentwurf wurde im Oktober 1937 übergeben, ein italienischer Gegenentwurf folgte im Februar 1938, dann kam der Anschluss, dann kam Hitlerbesuch in Italien, das waren also alles Verschiebungen. Dann legte die deutsche Seite einen sehr viel kürzer und knapper gehaltenen Entwurf, wo auch kein Lektorenparagraf interessanterweise drin war, im April 1938 vor, der von der italienischen Seite nicht rezipiert wurde. Und erst bei dem Zusammentreffen zwischen Rust und Erziehungsminister Bottai bei den 500-Jahresfeiern der Kölner Universität im Juni 1938 kam die ganze Sache wieder in Gang. Damals vereinbarte Rust mit Bottai, bis zum Oktober sollte der Vertrag abgeschlossen sein und er wollte dann eine große Reise nach Rom machen und da diesen Vertrag unterzeichnen. Nun, in den Verhandlungen zwischen Juni und August muss es zwischen Rust und Ribbentrop, ohne dass sich das aus den Akten im Einzelnen belegen lässt, zu einem scharfen Konflikt gekommen sein. Jedenfalls ein Konflikt, bei dem Ribbentrop Sieger blieb. Rust, der über keine eigene Hausmacht verfügte und keinen direkten Zugang zu Hitler hatte, zog den Kürzeren und Ribbentrop konnte sich mit seiner These durchsetzen, dass die Kulturpolitik in der Hand, federführend in der Hand des Auswärtigen Amtes bleiben müsse und die Kulturpolitik im Einklang mit den machtpolitischen Absichten der deutschen Politik zu halten sei, wie es in einem Text Ribbentrop heißt. Als eine Art Schwanengesang sollte Rust dann das Abkommen mit Italien unterzeichnen dürfen. Vom Mitte August bis Anfang September weilte ein italienischer Delegierter, der Professor Gabetti, Direktor des Istituto Italiano di Studi Germanici, in Berlin mit einem Expertenstab und hat das Abkommen dann ausgehandelt. Und in der zweiten Septemberwoche glaubte man, dass das Abkommen unterschriftsreif sei. Rust ließ vom italienischen Erziehungsministerium ein großartiges Reiseprogramm ausarbeiten. In der zweiten Oktoberhälfte wollte er nach Italien fahren und triumphal anlässlich der Revolutionsfeierlichkeiten am 28. Oktober dieses Abkommen unterzeichnen, gleichzeitig mit der Schließung der großen 2000 Jahre Augustus-Ausstellung in Rom. Anfang Oktober bat Rustan in der Reichskanzlei um die Reisegenehmigung des Führers. Was jetzt folgte, schien den Beteiligten so brisant, dass die wenigen Aufzeichnungen im Auswärtigen Amt als geheime Verschlusssache aufbewahrt wurden. Hitler verweigerte nämlich wenige Tage vor Beginn des Unternehmens die Reisegenehmigung. Ihm war zugetragen worden, dass Erziehungsminister Bottai Jude oder Halbjude sei und aufgrund der neuen faschistischen Rassegesetzgebung demnächst aus der aktiven Politik ausscheiden müsse. Rust wurde gezwungen, die Reise kurzfristig abzusagen. Als Vorwand diente eine Führerweisung, Rust habe vordringliche Aufgaben im Sudetengebiet wahrzunehmen. Die Botschaft in Rom erhielt die dringliche Anweisung, sofort den Wahrheitsgehalt dieser Vorwürfe zu prüfen, und Mackensen telegrafierte dann, daran sei wahrscheinlich kein einziges richtiges Wort. Die Partei sei arischer bzw. katholischer Herkunft. Partei selber sei katholisch und nach alledem ist er im Sinne der italienischen Rassengesetzgebung weder Jude noch Mischling. Aber selbst wenn Partei Jude wäre, so würde er von den Rassengesetzgebungen nicht berührt werden, da er als hochverdienter Faschist unter die Ausnahmen fallen würde. Nach Mackensen fehlte also jeder Anlass, von einer Gefährdung der Stellung Bottais zu sprechen. Nun, dann hat es ein langes Hin und Her gegeben im Auswärtigen Amt, wer denn nun eigentlich unterzeichnen sollte. Und am Ende kam man unter Termindruck, weil am 25. November 1938 ein deutsch-japanisches Kulturabkommen unterzeichnet wurde und die Italiener unbedingt die Priorität haben sollte. Nachdem weder Ribbentrop noch Hess fahren sollten oder konnten, schickte man dann am Ende nur den Leiter der Kulturabteilung Stieve nach Rom, und das Abkommen wurde dann sozusagen in kleiner Besetzung am 23. November 1938 unterzeichnet durch Mackensen und Stieve. Auf italienischer Seite firmierte Ciano, Alfieri und Bottai, also gleich drei italienische Minister, waren anwesend. Nun, ich übergehe hier das Presseecho weitgehend, dass der Abkommen wurde als das bedeutendste Abkommen der Kulturabkommen der Gegenwart gefeiert, als ein säkulares Ereignis, das umfassendste Vertragswerk, wie es in den DNB-Nachrichten hieß, das je zwei Staaten auf dem Gebiet der Wissenschaft, der Kunst, des Schrifttums und des Unterrichts geschaffen haben. Ähnlich auch Goebbels schoss den Vogel ab, um das noch zu zitieren, indem er sagte, auf dem Zusammenwirken der deutschen und italienischen Kultur sei im Grunde praktisch die gesamte europäische Kultur aufgebaut gewesen. Der Block Deutschland in Italien sei das Kernstück des abendländischen Kulturkreises und die schöpferisch-geistige Ausstrahlung dieses tausendjährigen europäischen Zusammenwirkens hätte in allen Zeiten entscheidend auf alles Kulturleben in der Welt eingewirkt. Ähnlich vollmundig und triumphalistisch auch die Presseäußerungen auf italienischer Seite, etwa Regime Fascista attestierte dem Vertrag una suprema importanza per la civiltà contemporanea. Zahlreiche weitere Stimmen in diesem Sinne ließen sich hier zitieren. Nun, der Vertragsinhalt, Sie haben den Text, ich habe ihn verteilt, wenn Sie mal hineinschauen. Vorgesehen waren unter anderem die Schaffung eines deutschen Instituts für das Studium der italienischen und nachrömischen Geschichte und Kultur in Berlin. Als Gegenstück des Kölner Petrarca-Instituts sollte ein weiteres bilaterales Kulturinstitut mit stark ökonomisch, technisch-wissenschaftlichen Aufgabenbereich in Mailand gegründet werden. Im sprachlichen Bereich erklärte die deutsche Seite, dass die Romanistik an deutschen Universitäten künftig stärker das Italienische berücksichtigen werde und dass an zwei Universitäten Lehrstühle für italienische Sprache und Literatur eingerichtet würden. Außerdem sollten zwei Gastprofessuren für Geschichte und Kultur des anderen Landes in Berlin und München errichtet werden. In Rom und München errichtet werden. In der lang debattierten Lektorenfrage hieß es jetzt in Artikel 10, in der Regel sollten die Lektoren nur unter solchen Personen ausgewählt werden, welche die Staatsangehörigkeit des anderen Landes besitzen und von diesen der sie berufenden Behörde als für die Lektorenstelle geeignet vorgeschlagen worden sind. Diese Kannklausel in der Regel war mit Rücksicht auf die Schweiz hier aufgenommen worden, aber schon in der ersten Tagung des Kulturausschusses wurde auch diese Regel, diese Kann-Klausel dann gestrichen, indem es 1939 hieß, als Lektor kommt nur in Frage, wer seiner Persönlichkeit, seiner politischen Überzeugung und seiner Vorbildung als wahrer Vertreter seines Volkes und seiner nationalen Kultur anzusehen ist. Die anderen Paragraphen können wir, glaube ich, übergehen. Zum Sprachunterricht ist Artikel 18 noch wichtig. Die italienische Seite erklärte, sie werde den Deutschunterricht an den höheren Schulen schrittweise dem Italienischunterricht gleichstellen. Nach einer Aufstellung des Mailänder Generalkonsulats lag 1937 das Verhältnis von Französisch, Englisch und Deutsch im italienischen Oberschulunterricht im Verhältnis von 10 zu 5 zu 3. Das war also eine starke Konzession, die hier die italienische Seite machte. Auffüllung sozusagen des Deutschunterrichts um gut zwei Drittel. Auf der Gegenseite sahen die Italiener im Bereich des höheren und mittleren Schulunterrichts eine Situazione a tutto nostro sfavore, wie es hieß, und verlangten energisch eine Gleichstellung. Diese Klage war nicht unberechtigt, denn außerhalb von Bayern wurde Italienisch nirgendwo in Deutschland als Pflichtfach unterrichtet. Im Kulturvertrag mit Österreich hatte Italien zum Beispiel erreicht, dass seine Sprache als zweite Fremdsprache in der Rolle eines Obligat, relativ Obligat oder Freigegenstandes unterrichtet werden sollte. Und hier nun in diesem Vertrag erklärte sich die deutsche Seite bereit, das Italienische langfristig dem Französischen gleichzustellen. Hier gibt es die merkwürdige Formulierung der italienischen Sprache: Die deutsche Regierung wird dafür Sorge tragen, dass die italienische Sprache an den deutschen höheren Schulen allmählich eine Stellung einnimmt, die keiner anderen romanischen Sprache nachsteht. Diese merkwürdig verdrehte Formulierung war mit Rücksicht auf die deutsch-spanischen Kulturvertragsverhandlungen gewählt worden. Hier waren also auch Einsprüche der Spanier zu befürchten. Die Italiener glaubten, wichtige Positionsgewinne erreicht zu haben. Sie erklärten sich hochzufriedengestellt. In einer internen Stellungnahme vom September 1938 hieß es, in der jetzt erreichten Fassung sei die deutsche Seite den italienischen Wünschen weit entgegengekommen. Als besonders positiv nannte Ciano dabei: «È introdotto per la prima volta l'insegnamento dell'italiano nelle scuole medie della Germania ed è accordata ad essa una posizione di parità con l'insegnamento del francese». Und zweitens: «È stabilito che in tutte le università lo studio della lingua e letteratura italiana diventi elemento effettivo e permanente dell'insegnamento di filologia romanza, finora limitato al francese, con corrispondente posizione nei programmi di esame». Nun, wie viel wishful thinking bei dieser Einschätzung dabei war, das sollten die nächsten Jahre bald zeigen. Auch die Parteien waren in Artikel 19 noch mit einbezogen als mögliche Operationsbasis für Sprachunterricht. Hier preschte voll Enthusiasmus und zum großen Ärger des Auswärtigen Amtes die Reichsjugendführung und die Deutsche Arbeitsfront vor, indem schon im Oktober 38 auf den Adolf-Hitler-Schulen und den Ordensburgen das Italienische als zweite Fremdsprache zu Ungunsten des Französischen eingeführt wurde. Der politisch am Ende brisanteste Passus des Vertrages war der Artikel 26, in dem es hieß, beide Seiten würden die Übersetzung und Verbreitung von Tendenzliteratur verhindern und Emigrationsliteratur verhindern. Ein solcher Passus war weder in dem Blahutschen Entwurf noch in dem ersten Vorschlag der Botschaft enthalten gewesen. Er ist hineingekommen auf Vorschlag eines Botschaftsrates Ette von der deutschen Botschaft Rom 37, der gleichzeitig Landesleiter Italien der Auslandsorganisation der NSDAP war. Das kann ich auch weglassen. Nun, dieser Artikel 26 war eindeutig auf deutsche Initiative entstanden und spiegelte deutsche Interessen. Eine italienische kulturelle Emigration hatte es, wie gesagt, nur in Einzelfällen gegeben. Werke, die man aus dem deutschen Buchhandel oder den Bibliotheken hätte entfernen können, waren 38 so gut wie nicht mehr vorhanden. Etwa Schriften von Zilone, Salvemini, Sturzo, Borghese oder anderen waren schon seit 33 aus der deutschen Öffentlichkeit verschwunden. In den Akten habe ich keinen einzigen Fall gefunden, wo die italienische Seite gegen diese Form von anti-italienischer Literatur etwa interveniert hätte. Die Durchführung des Abkommens zog sich nun bis zum Mai 39 hin. Erst dann wurde der Vertrag ratifiziert und im Juni 39 konnte der in Artikel 33 vorgesehene Kulturausschuss zusammentreten in Berlin. Er hat bis 43 viermal getagt. Die Protokolle und Resolutionen liegen als interner Druck der Reichsdruckerei vor. Das ist ein umfangreiches Konvolut von über 100 DIN A4 Seiten. Das ist, Sie sehen, das war ein sehr fleißiges Unternehmen. Schauen wir an, was diese Kommission geleistet hat. Kurz nach Aufnahme der kam es mit dem Angriff des nationalsozialistischen Deutschlands auf Polen zu der Entfesselung des Weltkrieges. Ein Großteil der hier vorprojektierten und vorgesehenen Vorhaben ist nicht mehr realisiert worden, auch wenn eine Reihe von Vorarbeiten sicherlich 39, 40, 41 noch gelaufen sind. Die Lektorenfrage hatte sich schon im Herbst 38 durch den Übergang Italiens zur Rassenpolitik von selbst gelöst. Auf Anweisung Roms wurden Reichenberger, Braun, Christella, Silbermann und andere Exildeutsche fristlos entlassen. Bei der nun reichseinheitlich geregelten Wahl der Nachfolger, die zuständigen italienischen Stellen hatten dann nur noch unter einer Namensliste auszuwählen, hatte die deutsche Seite mehrfach eine glückliche Hand. Zu den nach 39 in Italien tätigen Lektoren gehören später so bekannte Namen wie August Buck, Werner Ross, Horst Rüdiger und andere. Merkwürdigerweise oder interessanterweise blieb die Lektorenfrage gleichwohl auf der Tagesordnung, weil nun die deutsche Seite versuchte, die noch vorhandenen italienischen Lektoren auch aus den in Italien eingenommenen Stellen herauszudrücken. Wichtig scheint mir hier zum Beispiel die Tatsache, dass man in Mailand einen italienischen Lektor auszuschalten wünschte, den Triestiner Ladislao Mitner, der heute als der Massimo Germanista stricto senso überhaupt der italienischen Germanistik gilt. Die deutsche Seite hat überhaupt damals nicht im Blick gehabt, dass ein viel effizienteres und wirksameres Instrument der Kulturvermittlung, der deutschen Kulturvermittlung in den italienischen Raum über Italiener selber laufen konnte. Das ist also damals überhaupt nicht gesehen worden. In der Sprachenfrage hat zwar die deutsche Seite dann in den folgenden Jahren mit großen prozentualen Zuwachszahlen aufwarten können, aber 1941 war es noch so, dass Italienisch nur an 65 Oberschulen als dritte Fremdsprache unterrichtet wurde, als fakultativ Sprache an weiteren 150 Schulen. 1942 bekamen nicht mehr als 5000 deutsche Schüler in Deutschland italienischen Unterricht. Also hier haben sich die italienischen Hoffnungen weitgehend nicht erfüllt. Nun, die Frage der jüdischen und antideutschen Tendenzliteratur hat die deutsche Seite noch lange beschäftigt. Schon 37, 38 hatten die italienischen Verleger weitgehend verzichtet auf die Publikation von deutscher Exil- oder Immigrationsliteratur. Die Statistiken bringen hier einige aufschlussreiche Zahlen. 36 bis 39 wurden aus dem Deutschen ins Italienische etwa 600 Werke, darunter etwa 300 der Belletristik, übersetzt. In der Gegenrichtung waren es ca. 150. Das deutsche Buch hatte in Italien traditionell einen sehr hohen Anteil an wissenschaftlicher, technischer, medizinischer und theologischer Literatur. Auf diesen Bereichen hat sich die auch Unterhaltungsschrifttum, etwa Romane von Kurz Mahler oder der Marlitt oder Heimburg oder Werner, wiesen hohe Übersetzungsquoten auf. In diesen Bereichen hat sich die Veränderung der politischen Großwetterlage kaum bemerkbar gemacht. Aber schlüsselt man die genannten Zahlen auf die einzelnen Jahre auf, so ergibt sich zwischen 36 ein Ansteigen von 144 auf 193 und 1939 ein rapider Abfall auf 110 Werke, die aus dem Deutschen übersetzt wurden. Da steckt natürlich zum Teil der Krieg dahinter, aber es steckt auch dahinter, dass jetzt ein breiter Bereich der deutschen Literatur ausfiel für die Übersetzung. Noch bis 37 sind zahlreiche Werke von Thomas Mann, Heinrich Mann, Werfel, Wassermann, Kafka, Döblin, Feuchtwanger und anderen verfemten Autoren erschienen. Der Deutsche Akademische Austauschdienst schrieb im Mai 1940, es sei erfreulicherweise festzustellen, dass das deutsche Emigrantenschrifttum 39 so gut wie völlig vom italienischen Markt verschwunden sei. Nun, damit schien man dieses Problem gelöst zu haben, aber bis 1943 bleiben einmal noch die Verlage, die auf ihren Restauflagen sitzen und die weiter noch in Umlauf halten, ein Thema der Kulturgespräche, auch die Frage der Bibliotheken, von den Volksbibliotheken bis hin zu den wissenschaftlichen Bibliotheken bleibt ein ständiges Thema der Diskussion in diesem Kulturausschuss. Und jetzt hat die deutsche Seite unter anderem als Kontroll- und als Pressionsinstrument benutzt, die deutschen Touristen, deutsche Reisende in Italien, die hielten von der Gestapo den Auftrag, sie sollten überall dort, wo sie Emigranten und antideutsche Schrifttum in italienischen Buchhandlungen auffänden, sollten sie sofort diese Tatsache der italienischen Polizeibehörde melden und auf das Kulturabkommen verweisen und eine Beseitigung dieses Übelstandes fordern. Etwa der genannte Volkskundler Otto Höfler hat sich in diesem Sinne geäußert. Auch von anderer Seite ist aus den Akten belegt, dass deutsche Touristen in diesem Bereich tätig geworden sind. Nun noch ein letzter, also ich kann hier noch sagen, ich überschlage hier viel. Die von Strothmann konstatierte Erfolglosigkeit der staatlichen Buchpropaganda mit ihrem Scheitern der NS-Literaturpolitik im Ausland lässt sich weitgehend auch für das faschistische Italien konstatieren. Für die Unabhängigkeit der literarischen Szene in Italien und für die Position der italienischen Germanistik gibt es eine bezeichnende Episode, die ich hier am Schluss nun kurz skizzieren will. Der italienische Germanist Bonaventura Tecchi, Nachfolger dann nach 1945 von Gavetti als Direktor des Istituto di Studi Germanici, hat 1941 ein Essayband publiziert, Scrittori Tedeschi del Novecento, in dem er nun eine Reihe von Aufsätzen aus den 20er und 30er Jahren völlig unveränderter Form publizierte, Aufsätze, in dem die ganze Literatur der Weimarer Zeit breit behandelt war, von Mann, Kästen, Renn, Werfel, Remarque, Wassermann bis über die Brüder Mann, Kästner und andere. Dieser Band, der auch dann Ausführungen über die Literatur der 30er Jahre enthielt, wurde im Sommer 1941 publiziert. Das Goebbelsche Propagandaministerium erhielt Nachricht von der Publikation und intervenierte bei der deutschen Botschaft. Man möchte doch gefälligst bei Tecchi intervenieren. Dieser Band dürfte in dieser Form nicht erscheinen. Als diese Intervention erfolgte, war der Band aber schon erschienen und die Botschaft erklärte sich nicht in der Lage, gegen diese Publikation irgendetwas unternehmen zu können. Tecchi nun urteilte über die Literatur der Weimarer Zeit kritisch aus moralischen Gründen, das war eine relativ destruktive, negative Literatur von Positionen eines politischen, katholischen Konservativismus her, und urteilte aber über die deutsche Literatur nach 1933 ebenso kritisch, etwa über Blunk schrieb er, es sei viel Gewolltes und Intellektualistisches in seinem Werk, Bindings ehrlich, aber gewiss nicht groß, Grimm echt, aber doch nur beschränkte schriftstellerische und stilistische Qualitäten, Kolbenheier entmutigende Plattheit. Tecchi schloss sein Panorama mit dem Fazit, es ist für niemanden ein Geheimnis, dass die zeitgenössische deutsche Literatur an großen Schriftstellernamen erben ist. Nun, ich mache hier erstmal Schluss. Ich will nur sagen, sichtbar ist auf deutscher Seite schon in diesen Jahren und in den Kriegsjahren dann ganz bestimmt ein kulturimperialistisches Konzept, das darauf abzielte, die politische Hegemonie in Europa durch eine kulturelle Hegemonie nach der Konsensusseite hin abzudecken. Ein großer Teil der italienischen Kulturpolitik dieser Jahre, von der parteiischen Zeitschrift Il Primato bis hin zu den Themenstellungen der Littoriali, ist aus der Situation heraus zu verstehen, dem latenten oder offenen kulturellen Hegemonieanspruch des nationalsozialistischen Deutschlands das eigene Konzept eines imperialen römischen und lateinischen mediterranen Kulturprimats entgegenzustellen. Auch und vielleicht gerade am Beispiel Italien lässt sich die völlige Politisierung, Instrumentalisierung und Depravierung des kulturellen Bereichs im nationalsozialistischen Deutschland feststellen. Kulturelle Freiräume und Autonomien sollte es nicht mehr geben. Faschistische Italien ist diesem Beispiel, wie unter anderem die Bonifica del Libro zeigt, in vielen Punkten, ist in der Tat weitgehend ein Abkommen gegen die Kultur gewesen. Vielen Dank, Herr Pedersen, für diesen hochinteressanten und sehr informativen Vortrag. Wir machen eine kurze Pause und eine konzentrierte Diskussion. Vor allem, was eine gewissermaßen typisch ist, dass in der Diplomatie wird die Kulturpolitik gering geschätzt. Also jeder junge Diplomat, der etwas werden will, nimmt zuletzt die Kulturpolitik, und bei den Historikern scheint es ähnlich zu sein. Sie fassen sich mit der wirklichen Politik, dann mit der Wirtschaftspolitik und zuletzt mit der Kulturpolitik. Das hat sich ein wenig geändert. In der Bundesrepublik gibt es einen Arbeitskreis für solche Forschung der Kulturpolitik, die mein Kollege Nübel in Trier macht, und sie haben auch einige Publikationen schon vorgelegt, wo ich in der Tat sehr viel bemerkt und gelernt habe. Ich finde, dass bei Herrn Pedersen das ja auch deutlich herauskommt. Ich will nur zu drei mehr peripheren Dingen, vielleicht aber auch in das Problem der Beziehungen und auch der Vergleichbarkeit von deutschen und italienischen Faschismus doch hindeuten, etwas sagen. Zunächst einmal, den weiten Rahmen, den Sie gesteckt haben mit dem Philofaschismus, der scheint mir, Herr Augustin, müssen dazu noch mehr sagen, noch nicht richtig beschrieben zu sein, in vieler Hinsicht nicht richtig aufgearbeitet, denn gerade der sowohl der katholische wie der konservative Philofaschismus ist ja mit Sicherheit auch eine Miterklärung für Hitlers Machtergreifung, weil da ja sozusagen die Unterschätzung auch des radikalen Faschismus, um mich das Wort von Leute zu bedienen, durch sowohl von den deutsch-nationalen Teil des politischen Katholizismus, den es ja gegeben hat, Stichwort Kast, und dem Nationalkonservativen in Deutschland, ging ja durchaus damit zusammen, es gibt ja viele Belege, gerade bei Kast, dass man sich am ehesten noch vorstellen konnte, dass das in Deutschland so wird, so ähnlich wird, wie es dann in Italien war, und eben auch gerade diese das Konkordat hat ja deshalb eine wichtige Rolle gespielt, ich meine jetzt das von 1929. Insofern ist das, also das haben Sie als Gesamtrahmen gesehen, die sozusagen die gegenseitige Perzeption der beiden Länder, auch der beiden Faschismen, ist natürlich ein wichtiges Kapitel in der Frage des Vergleichs, und da geht die Kulturpolitik rein, da würde ich Ihnen ganz zustimmen. Das zweite ist die Immigrantenfrage. Ich muss hier etwas zur Selbstverteidigung sagen, weil ich bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft nicht dieses Programm zu vertreten hatte. Es war aber kein Programm, das macht die Deutsche Forschungsgemeinschaft nie, sondern sie stellt Geld für einen Schwerpunkt zur Verfügung, und dann kann jeder machen, was er will. Und Sie wissen ja, dass mit Italien hat keiner was machen wollen, nur daran lag es, und dass jetzt Herr Vogt dieses gemacht hat, ist sehr gut, und ich finde das auch vorzüglich. Auch hier würde ich sagen, dass man vielleicht in mancher Hinsicht etwas doch mehr als sie es getan haben, weil sie immer gesagt haben, die italienische kulturelle Elite sei nicht emigriert, dass dies vielleicht so nicht ganz zutrifft, dass man etwas mehr vergleichen könnte. Denn auch gegenüber den Uriciti ist ja Mussolini selbst und sind die radikalen Faschisten besonders hartnäckig, besonders brutal gewesen, denken Sie an die Ermordung der Brüder Rosselli. Aber den politisch? Ja, der jüngere Bruder ist ja ein Intellektueller gewesen, der war ja gar nicht politisch. Nicht? Also der ist mitgenommen worden. Nicht? Also das, die Grenze zwischen politisch und nicht politisch zu ziehen, ist vielleicht auch etwas schwierig. Wann ist einer nur kulturell und wann ist er auch politisch? Also jedenfalls sagen wir, die emigrierten Intellektuellen sind sicher mit am härtesten verfolgt worden. Das gilt auch für Rückkehrer, für Abweichende, wie zum Beispiel Massimo Rocca, einer der frühen revisionistischen Faschisten. Ich habe mit ihm noch unterhalten vor seinem Tode. Der ist zurückgekommen aus Belgien und dem ist es ungemein besonders schlecht unter dem Faschismus gegangen, bis zum Schluss, nach dem Faschismus übrigens auch. Da galt er wieder als Faschist, da gehen wir dann auch sprechen. Also insofern würde ich sagen, die Verfolgung der Immigration, Sie haben das immer etwas zurückgestuft bei den italienischen Faschisten, bin ich sicher, ob das ganz zutreffend ist. Eine Bemerkung noch zu von Hassel. Sie waren überrascht, dass von Hassel die Aktivitäten gegenüber den jüdischen Lektoren unterstützt hat. Mich überrascht das überhaupt nicht, denn Hassel war mit Sicherheit, wenn man das bei irgendjemandem sagen kann, ein Antisemit. Aus seinem Tagebuch geht das hervor, auch sonst nicht im rassenbiologischen Sinne, will das nicht vermengen, sondern in einem traditionellen, konservativen, christlich geprägten, protestantisch geprägten Antisemitismus. Und insofern, sozusagen, dass Maßnahmen gegen jüdische Lektoren ergriffen wurden, konnte Hassel nicht so besonders schwer fallen, da auch jedenfalls nichts zu sagen. In der Phase, in der er ja überhaupt noch nicht oppositionell war, das kann man ja nicht sagen, das ist ja erst in der Tat erst 38, sodass man ihn wirklich beginnt, im eigenen Phase vorher, wenn ich das richtig sehe. Bitte. Ja, dazu sage ich nachher. Ja. Und drittens vielleicht noch ein ganz kurzer Satz. Mir scheint typisch zu sein, ich will das nicht überziehen, dass auch in dieser Rahmen des Gesamtthemas vielleicht marginalen Frage des Kulturabkommens sich so etwas wie eine Rivalitätsstruktur, oder will nicht gerade dieses ominöse Wort der Polykratie jetzt einführen, abzeichnet. Wieder muss da also Brust und Ribbentrop gegeneinander sein, wobei also ich immer betone, dass natürlich die Letztinstanz von Hitler hier wichtig ist. Ich würde das immer beides zugleich sehen. Nie was anderes gesagt. Ich weiß das, dass Sie das nicht tun, aber es gibt Leute, die das machen. Zum Beispiel der Hildebrand, der das nicht ganz durchschaut. Na gut. Der kann sich nicht wehren. Also ich sage was zu Hassel und dann was zu Hildebrand nachher. Bitte. Ja, also ich bin vorhin darauf hinweisen, dass es natürlich dieses Problem der Immigration, der deutschen Immigration nach Italien und ebenso natürlich gibt es dann auch noch viel stärker das Problem der Österreicher, die in Italien unter dem Schutz Mussolinis geblieben sind, mit dem Mussolini ja, der ein schlechtes Gewissen hatte, im Jahr 38 sogar das Exil angeboten hat. Das beginnt mit der Familie Dollfuss und endet mit dem Berühmten, der dann mit 101 Jahren in Amerika gestorben ist, dem Sektionschef Schüller, dem großen Wirtschaftspolitiker, den Mussolini eingeladen. Das spielt eine Rolle und es sind sehr viele, das ist auch bezeichnend, auch wieder für den Unterschied, es hat sehr viele deutsche Emigranten und österreichische Emigranten gegeben, die die ganze Zeit in Italien gelebt haben. Ich habe gerade ein Beispiel also genannt, den Sante David oder David Sante, wie er sich genannt hat, einmal so, der einer dieser Lektoren, dieser jüdischen Lektoren war, ein Mann aus dem Gundolf, aus dem Georgenkreis, der hier war. Ein uns ja auch bekanntes Beispiel, der allerdings dann nach Amerika gegangen ist, ist ja Rosen gewesen. Ja. Rosen, ein Deutscher, der in jüdischer Abstammung, der also auch ein großes Interesse für den Faschismus, für den Faschismus. Doch, das ist der Rosen in Braunschweig. Er war Amerikaner, aber er hat eine Dissertation über Italien gemacht und das ist mir dann von seinem Freund Frenkel, wer bemüht worden, dass er sich bemüht hat, den italienischen Faschismus positiv zu verteidigen. Ein Wort zu Hoppenstedt, da bin ich nicht ganz dieser Meinung, weil Hoppenstedt mag das, habe ich erst von Ihnen erfahren, in den Jahren 38, 39 tolle Pläne entwickelt haben. Aber 41, als er nach Rom kam, war er schon völlig, wie man heute so schön sagt, weg vom Fenster. Er wurde als eine etwas komische Figur damals in der deutschen Kolonie allgemein betrachtet. Bei der Botschaft hatte er überhaupt keine Geltung. Er trat nur eben bei den nationalen Feiertagen eben mit dem Blutorden auf und in Parteiuniform, aber das war eigentlich alles. Er hat ein paar Leers und Klaus und so ein paar Leute zu Vorträgen eingeladen, aber die Atmosphäre damals schon früher 41 war noch so und liegt darauf weiterhin, dass bei allen Veranstaltungen der bayerische Prinz Georg von Bayern, der Kanonikus von St. Peter war, immer als königliche Hoheit begrüßt wurde und das da war eine ganz andere Einstellung. Und für Planung muss ich also auch sagen, meine Erinnerung ist zurück, auch Blahut war damals schon, also unter Mackensen und an der Botschaft eigentlich, gerade weil er Goldenes Parteiabzeichen war, war er irgendwie am Rande, war ausgeschlossen, das traf sich also bei Einladungen und so weiter, wurden also gerade in den Zettel. Der war ebenso wie Kappler, der ja der Polizeibeauftragte war, wie gesagt, am Rand, mit dem ist man manchmal nur sehr selten bei offiziellen Anlässen zusammengekommen, aber im gesellschaftlichen Leben der deutschen Botschaft hat damals Kappler noch Blahut eine Rolle gespielt. Aber es ist mir sehr interessant und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er wirklich eigentlich die treibende Kraft gewesen ist und im Gegensatz zu Hoppenstedt ein Mann, der also das Dinge Hand und Fuß hatten wir Hoppenstedt in ein komisches ein Versager in jeder Hinsicht. Ja, ja. Vielen Dank für das Zeitzeugnis, Herr Lill. Ja, ich halte diese hochinteressanten Vortrag übrigens nur vier oder fünf Fragen oder Anregungen. Ich glaube, erstens, wenn man das ganze Problem der deutschen hauptsächlichen Kulturpolitik einem nicht-deutschen Publikum zu erklären versucht, dann muss man bis 1933 auf den Föderalismus ganz kurz hinweisen. Erst die Gleichschaltung hat ja alle Universitäten und das ganze Schulwesen in Berlin zusammengefasst. Vorher war das alles sehr viel komplizierter. Zweitens wüsste ich gerne, hast du exakte Belege für die Adenauerische Gründung des Betragerhauses? Wir können darüber privat weiterreden, aber es wäre höchst interessant, ob diese Kölner Gründung wirklich filofaschistisch oder einfach kölnisch-römisch-italienisch intendiert war. Ich glaube, das Letzte, aber man müsste dem nachgehen, denn es wird oft behauptet, es bestehe ja ein gewisser Filofaschismus. Andererseits habe ich kürzlich im Archiv auf einer Autoratische, aber das ist ja die Spezialistin hier, eine heftige Kritik an dieser Gründung gelesen. Also scheint es im faschistischen Italien nicht auf unbedingte Zustimmung gestoßen sein. Aber darüber lässt sich weiterreden. Dann wollte ich erwähnen, gerade hier, weil zu unserem ersten Gesprächspartner, ja der inzwischen alte Herr Bendig Scholi gehörte, der hat 1936 sein kritisches, heftig kritisches Werk über den Kirchenkampf in Deutschland, der in Italien offenbar mit Bedingungen Mussolinis noch herausbringen können, zeigt diese lange Phase der Nicht-Übereinkunft. Und drittens in dem Zusammenhang, ich habe den Bonaventura Tecchi im Hause von Stefan Andres in Rom kennengelernt. Andres war ja ein Emigrant und hatte das Dritte Reich in Italien verbracht. Es ist also offenbar zu solchen Freundschaften gekommen, die lange gedauert haben. Fünftens nur eine Anregung für mich, weil du da in Rom lebst, der alte Dr. Behrens, der zwar Arzt ist, aber sehr viele kulturelle Interessen hat, der hat das ja alles am eigenen Leib miterlebt. Er sagt unter anderem, wenn man den Italienern den Nobelpreis für irgendwas geben müsste, dann für die menschlichsten Konzentrationslager, da er einige Zeit nach 43 dann in einem Lager verbracht hat und das relativ gut überstanden hat. Aber der würde sich wahrscheinlich noch an manche dieser Juden erinnern, die gleich ihm in den 30er Jahren emigriert sind und hier einigermaßen gut überlebt haben. Man könnte vielleicht den Schauf auch noch nennen. Den Schauf, aber der ist ja nach Brasilien gegangen. Der ist dann gegangen, aber zeitweise war der hier. Ja, eben, denn der ist ja auch noch sehr... Leider ist die Frau Dr. Speyer nicht mehr zu befragen, die lebt zwar noch, aber die ist aus dem Geist nicht völlig abwesend. Die hat das ja auch mitbekommen und die ist dann ja auf der Vatikanischen Ebene gerettet worden. Und in den demnächst erscheinenden Erinnerungen von Hubert Jedin sind auch die ein oder anderen Hinweise auf die Kriegsjahre, wobei sich sogar zeigt, dass der Herr von Bergen gelegentlich nicht nationalsozialistisch gehandelt, sondern dem Halbjuden Jedin der Unbedenklichkeitswahrheit ausgestellt hat, mit dem er dann nach oben kommt. Und was Adenauer angeht, kann man sicher sagen, die Steigerung der Macht des Oberbürgermeisters, das ging nach allen Richtungen. Ja? Ja. Herr Herr Conny. Ah, io ho solo una domanda, perché non conosco quasi niente, anzi per niente l'argomento, la relazione mi ha interessato molto. Io studiando un po' i rapporti tra la Germania e i paesi balcanici, ho visto che uno dei principali fautori della politica culturale tedesca e quindi di un progetto anche di egemonismo culturale tedesco erano privati, in particolare il Mitteleuropäischer Wirtschaftstag e anche la IG Farben e poi anche altri enti come Südosteuropa Institute eccetera. Ecco, volevo chiederti se nella situazione italiana, visto che tu non lo hai nominato, forse perché non c'è, oppure perché se anche per quanto riguarda la politica culturale nei confronti dell'Italia è possibile riscontrare la presenza in Germania di enti o associazioni o imprese comunque che abbiano in qualche modo alle spalle un preciso interesse economico o politico-economico, che fanno una loro politica culturale o che premono per una politica culturale di egemonia verso l'Italia, come mi sembra molto chiaramente il caso dei paesi balcanici e dell'Europa orientale. Grazie. Dottor Guidi. Io volevo ricordare un momento anche sul discorso sul punto di vista internazionale, cioè volevo chiedere se questo accordo ha un significato solo strettamente culturale o se si può vedere come un passo nel cammino di avvicinamento tra Italia e Germania, cioè se l'Italia e la Germania hanno, cioè secondo vorrei sapere se è completamente assurda l'ipotesi di una pezzettino, una tessera di un accordo politico più ampio, perché in questo periodo, cioè guardando soprattutto alle date, che le trattative per questo accordo sono iniziate nel novembre del 37, viene concluso verso la fine del 38, penso che anche da un punto di vista internazionale l'avvicinamento tra l'Italia e la Germania sia un punto abbastanza importante, anche se io credo che sia già iniziato in seguito alla guerra di Etiopia, tanto che la Germania aveva aiutato l'Italia colpita dalle sanzioni. Vielen Dank, danke schön. Herr Hinz, bitte. Sì, la mia questione continuativa in italiano, quindi la mia questione è se e come è stato percepito il dibattito italiano, per quanto vedo io, mai risolto per la definizione di una cultura e di un arte fascista in sede di questi negoziati lì. Un dibattito che a mio avviso non è mai, finora non è stato nemmeno ben messo in rilievo e ben analizzato, nonostante i libri di von Falkenhausen e altri. Cioè, se questo Cultura Abkommen partiva dalla intenzione di una strumentalizzazione della cultura, almeno nel caso italiano c'è da dire c'è strumentalizzazione, ma di quale cultura? Cioè, erano lì tentativi di placare i dissensi all'interno del fascismo stesso, rispetto ad una definizione della cultura fascista. Cioè, ricordo per esempio che a mio avviso uno dei protagonisti cruciali per una definizione della cultura fascista è il pittore e teorico Mario Sironi, che indubbiamente ha avuto la parte di leone nella organizzazione della mostra decennale a Roma nel 1932, e allo stesso tempo poteva attaccare ferocemente l'arte nazista, come anche molto precisamente come il razionalismo castrato. Razionalismo? Castrato. Oppure ricordo un manifesto del futurista, in questo caso Enrico Trampolini del 37, o il 38, non mi ricordo bene, dopo una di quelle culturreden di Hitler nel Kreisparteitag, die noch in Berger. Professor Pompeni. Volevo soltanto segnalare due cose che ho trovato come curiosità nelle mie ricerche e che sono abbastanza interessanti, secondo me sono abbastanza interessanti. Nella rivista Gerarchia, che come è noto questo c'è di Mussolini, c'è una rubrica che si intitola Cronache religiose, che dà un ampio e abbastanza interessante, una abbastanza interessante cronaca del Kirchenkampf. Ed è firmata per tutto il periodo, perché dura praticamente tutta la rivista, con uno pseudonimo, cioè firmata Fermi, io non so chi sia questa persona, è abbastanza interessante perché prende una posizione molto antinazista, molto a favore delle chiese. Nello stesso periodo politica, la rivista dei nazionalisti pubblica addirittura un articolo di Buonaiuti, quindi il personaggio che non è certo un fascista, sul Kirchenkampf, anche questo molto favorevole ai resistenti, diciamo, insomma, c'è stato meno una questione di resistenza Hitler, ma diciamo, un articolo abbastanza antinazista. Questa è una curiosità abbastanza interessante, credo, perché l'interesse verso le chiese protestanti a me appare abbastanza atipico all'interno del nazismo, che è all'interno del fascismo, che come sapete si è mai attivo cattolico. In che anno era questo? Ma ce ne sono diversi, adesso quello di Buonaiuto mi pare che sia nel 32-33, non ricordo, comunque se qualcuno interessa posso ritrovare l'altra precedente. E quelle altre durano tutto il periodo, perché dal 22 al 38 c'è sempre questa cronaca religiosa e molto spesso ritornano notizie su questa situazione della chiesa tedesca e della zona tedesca. E una cosa che mi viene in mente a proposito dell'osservazione sull'arte, che è un'altra qualità, nel senso che su Gerarchia, da un certo punto in avanti si pubblicano dei disegni, no? Che per la prima fase sono affidati a Sironi, insomma, dei disegni accettabili, insomma. Se non ricordo male, dal 34 in avanti più o meno, i disegni vengono affidati a Walter Molino, che è famoso per essere stato l'illustratore della Domenica del Corriere, e sono dei disegni orripilanti. Grazie. Ja, du hast geendet mich der Einschätzung von Mazzucchetti, dass es eben ein schändliches Abkommen war. Und in der Tat kann man da nicht gar nicht anders sagen, dass es eben ein Abkommen der Unkultur stehen bleibt. Und trotzdem würde ich aber sagen, dass dieses Kulturabkommen in irgendeiner Weise auch nach vorn weist, dass es geschlossen wurde zwischen zwei Staaten, die aufgrund einer gemeinsamen Theologie zusammengefunden haben und nun versuchen, diese Gemeinsamkeit, auch diese Aktionsgemeinschaft nach außen kulturpolitisch zu untermauern. Da glaube ich, ist ganz entscheidend das, was du erwähnt hast, was du am Rande erwähnt hast, dass man in diesem Zusammenhang von einem elitären Kulturkonzept abgegangen ist und versucht hier den Kulturbegriff weiterzufassen, auf so eine populistische Basis zu stellen. Und in der Beziehung glaube ich, dass dieses Kulturabkommen an sich typisch ist für das 20. Jahrhundert, auch für die heutige Zeit, die sich vergleichen, dass die Kulturabkommen, die im westlichen Bereich, im westlichen Bereich bestehen, die ganz ähnlich strukturiert sind, die auch sehr stark auf diesen Punkt der Volkskultur abheben und eben so im östlichen Block. Insofern also durchaus auch etwas Neues, was über diesen Aspekt der Kultur hinausweist. Und das andere, die italienische Perspektive, ist ja kaum zur Sprache gekommen. Ich glaube, dass man, oder ich möchte zur Diskussion stellen, dass dieses Kulturkommen von 1938 in irgendeiner Weise sich auch einpasst in die sogenannte Svolta Totalitaria, wie es De Felice bezeichnet hat, in diese Accelerazione Totalitaria, wie gestern Gentile es bezeichnet hat, dass hier versucht wird, das italienische Volk, die italienische Kultur einzuschwören auf diese deutsche Richtung, auf die NS-Richtung. Man weiß ja, wie unbeliebt, wie unpopulär das deutsch-dänische Bündnis war in der Bevölkerung. War vollkommen klar, dass langfristig dieses Bündnis auf einen Krieg hinauslaufen würde. Es wurde insofern abgelehnt und nun der Versuch vom Regime, trotzdem dieses hässliche Deutschland in Italien populär zu machen, dann, das glaube ich, passt sich ein in Antisemitismus, in antibourgeoise Kampagne und in diese ganze Ideologisierung, die zu diesem Zeitpunkt in Italien stattgefunden hat, also in dem ganzen Zeitraum nach dem Abessinienkrieg. Vielen Dank. Bevor ich Herrn Petersen das Wort gebe zu seinen Schlussbemerkungen, vielleicht noch eine einzige Frage, auch die unmittelbar daran anschließt. Lässt sich wirklich ein Zusammenhang, ein direkter Zusammenhang zwischen diesem Weg zum Kulturabkommen und dem Drängen auf eine Rassengesetzgebung 1938 feststellen? Nicht wahr? Die Frage ist ja für uns wichtig, weil also die politische Bedeutung der Kultur bemisst sich ja auch danach, dass ja dieser Unterschied zwischen Faschismus und Nationalsozialismus vor allem auf dem Gebiet der Rassenpolitik oder Nicht-Rassenpolitik sicher damals schon empfunden wurde und auch heute diskutiert wird, wenn man fragt nach den Unterschieden zwischen Rassismus, zwischen Nationalsozialismus und Faschismus. Gibt es in den Akten oder ne, über diese allgemeinen Dinge hinweg, dass es sich hier um jüdische Lektoren teilweise gehandelt hat, einen Zusammenhang mit den ja ebenfalls 38 dann stattfindenden Einflussnahme aus Berlin, nicht wahr, auf die italienische Rassen? Ja, es ist keine Einflussnahme. Ist kein Einfluss, ne? Ja, das wäre ja ganz interessant, auch im Sinne dessen, was Herr Augustin gesagt hat. Zweite Bemerkung, ich glaube, wir sollten also diese Kontroverse über Hassel, Antisemitismus auf morgen verschieben, wenn wir über Ideologie sprechen, ebenso die Polykratie. Da Sie den Hildebrand angesprochen haben, müssen wir darüber etwas diskutieren, aber vielleicht morgen. Ich habe nur noch eine Bemerkung zu machen. Der Streit um die Unabhängigkeit der Kultur oder der Kulturpolitik, das ist natürlich eine Sache, die nicht nur immer vorkommt, sondern ja auch heute wieder sehr stark ist, nicht wahr? Die Frage des Verhältnisses von Außenpolitik, ja. Und Kulturpolitik ist natürlich etwas Bedeutsames. Ich weiß nicht, ob es, wie in Ihrer Einleitung bemerkt, ob man da erst mit dem Ersten Weltkrieg anfangen kann oder mit den 20er Jahren, ob es nicht auch eine wilhelminische und vorwilhelminische, ja mit der ganzen Geschichte des Nationalstaats und des Nationalismus zusammenhängende Problemstellung gibt, da würde dann das etwas relativiert im Grunde genommen, was hier vor sich geht. Also es ist einerseits natürlich etwas Neues und insbesondere wenn es gelingt, den Zusammenhang mit der Rassegesetzgebung herzustellen, dann ist es ja wirklich etwas Neues, auch im Sinne der totalitären Akzeleration. Aber es handelt sich ja gleichzeitig natürlich um ein sehr allgemeines Problem, das vielleicht eher zu tun hat mit der Nationalstaatlichkeit, mit der Frage der Sprachen auch, nicht wahr? Sprache als das eigentliche Zeichen für die Unabhängigkeit einer Kultur, nicht wahr? Und eines Staates, Souveränität und so weiter und so fort. Also das wäre mal abzuwägen, welches nun die tatsächliche Bedeutung, welches der Stellenwert ja, dieser Vorgänge ist, um die es sich hier handelt. Aber eines ist sicher in der Arbeit von Herrn Petersen, die ich sehr interessant finde, da kommt ja nun ein Stück wirklich unmittelbar Geschichte mit Personen und personalen Konstellationen und so weiter zum Vorschein. Und ich empfinde es als sehr erfrischend, dass wir nach langen Diskussionen, an denen ich auch beteiligt war, über mehr oder weniger abstrakte theoretische Probleme, Begriffsprobleme und so, hier ein Stück lebendige Geschichte, wenn auch teilweise etwas traurige Geschichte, nicht wahr, vor uns gesehen hat. Ich darf Ihnen nochmal sehr herzlich danken für Ihre Rat und Ihnen jetzt das Wort geben zu Ihrer Schlussbemerkung. Ja, Sie sagen Schlussbemerkung, zu viel mehr reicht die Zeit auch nicht. Doch, Sie haben 10 Minuten noch. Es ist eine ganze Reihe von Fragen Kurzstück, ne? Aufgeworfen worden. Zum Glück auch eine Reihe einfach von Hinweisen, Ergänzungen, Bereicherungen, die ich gerne mir notiert habe. Ich will versuchen, das ein bisschen zu gliedern. Zum einen die Frage, die Frau Guidi gestellt hat, nach der politischen Valenz des Kulturabkommens. Das ist ein Problem, was auch bei anderen wieder angeschnitten worden ist. Ich glaube in der Tat, dass dieser Zeitpunkt und dieses Kulturabkommen eine der Schritte gewesen ist, die zur Isolierung des faschistischen Italiens und sozusagen zur Einengung der Bewegungsfreiheit, der außenpolitischen Bewegungsfreiheit Italiens geführt haben. Sicherlich nicht so bedeutend wie die Übernahme der Rassengesetzgebung, das hat sehr stark isolierend gewirkt. Und sicherlich auch nicht so bedeutend wie die Besetzung Albaniens, aber zwischen dem Sommer 38 und dem April 39 ist, glaube ich, dieses Kulturabkommen ein wichtiger Schritt für den Eindruck, jedenfalls den nach außen hin erweckten Eindruck, dass dieses faschistische Italien sich nun endgültig in das nationalsozialistische Fahrwasser begeben hat. Und es wäre in der Tat sehr wichtig, das geht aus den italienischen Akten nicht hervor, ich habe noch nicht den Nachlass von Gabetti sehen können, warum zum Beispiel Gabetti im Sommer 38 in dieser Lektorenfrage etwa oder auch in anderen Paragraphen der Literaturfrage so massiv nachgegeben hat. Das ist mir also noch nicht präsent. Io penso che la valenza politica di questo accordo culturale ci sia e che questo accordo culturale sia un momento della autoisolazione dell'Italia fascista e del diventare stretto della possibilità di fare ancora un'altra politica estera. Almeno per l'aspetto esterno, per le speranze delle potenze occidentali di poter ritirare l'Italia fascista da questo abbraccio mortale della Germania hitleriana, certamente questo trattato culturale ha avuto una certa importanza. Ich würde auch Herrn Augustin zustimmen, dass man dieses Abkommen im Zusammenhang mit der italienischen Innenpolitik und Kulturpolitik und sozialen Politik, also mit dieser Svolta Totalitaria, sehen muss und dass es eine der Momente ist, die zu dieser Politik dazugehören. Ich habe hier nicht geschafft, die Einordnung dieses Kulturabkommens auch in die ganze italienische Politik der Bonifica, del Libro, dieser Totalitarisierung auch im Inneren der italienischen Kulturpolitik darzustellen. Das müsste man noch machen. Da ist die Ausschaltung der deutschen Immigrationsliteratur ein Moment, denn gleichzeitig werden auch bestimmte Bereiche der italienischen Literatur intern ausgeschaltet. Also hier sehe ich mich völlig im Einklang mit den Beiträgen, die hier vorgetragen worden sind. Die Frage von Herrn Hinz zu der Frage der Wertung von faschistischer Kultur und Kunst, Cultura e arte fascista. Io ho l'impressione che questa politica culturale nazionalsocialista abbia avuto una funzione per il dibattito interno nell'Italia fascista su questi temi. Se voi prendete per esempio l'articolo, una serie di articoli che scrive Oietti sul Corriere della Sera, sulla grande politica culturale che fa Hitler, nel momento del 37 della esposizione sulla entartete Kunst, dove Oietti partecipa pienamente, dice questa è una sana politica di rinnovamento, di epurazione, questo è, lui appoggia questa politica per colpire i suoi nemici interni nel dibattito culturale italiano. Questo mi pare abbastanza ovvio. Und auch die ganze Wendung in der faschistischen Urbanistik, Architekturpolitik etwa, die Monumentalisierung etwa der Sieg Piacentinis gegenüber den Konstruktivisten, ist, glaube ich, in dem gleichen Zusammenhang zu sehen. Es gibt ein sehr interessanten Moment. Es gibt einmal die Kultur aus der Malereiausstellung 34 in Berlin von futuristischer Kunst, italienischer futuristischer Kunst, die von Goebbels dazu benutzt wird, um in der kulturpolitischen Landschaft des entstehenden nationalsozialistischen Regimes für progressive Positionen zu werben. Er hat dann sehr schnell zurückgezogen, als er merkte, dass Hitler hier also autoritative Positionen dann im Herbst 34 bezog. Etwas Ähnliches vollzieht sich nochmal 37 mit einer großen italienischen Kunstausstellung wieder in Berlin, wo die Kunst des 19. Jahrhunderts ausgestellt wird. Und ich habe die Dokumentation gesehen im Ministerio di Cultura Popolare. Die wird vorbereitet von der Biennale-Direktion, die Ausstellung. Und Marinetti sucht die wenigen Futuristen noch aus, die da ausgestellt worden sind. Und die ganze Ausstellung ist sozusagen abgestimmt auf den Kunstgeschmack Hitlers. Und die Italiener versprechen sich einen großen Erfolg davon. Und es kommen auch sehr viele Besucher, das ist also groß, ich glaube im Kronprinzenpalais ist das ausgestellt worden, 20.000, 30.000 Besucher. Nur der Einzige, der nicht kommt, erstmal kommt Goebbels nicht, was sehr enttäuschend ist, dann kommt Hitler nicht. Hitler kommt am letzten Tag, geht durch die Ausstellung schweigend, sagt keinen Piep und bedankt sich dann überschwänglich eine halbe Stunde bei Attolico für eine Luxusausgabe von Dantes Göttlicher Komödie. Und Attolico, höchst alarmiert, schickt ein Telegramm nach Rom: Um Gottes Willen, hier sitzen wir auf dem falschen Dampfer. Hitler ist in den Kunstfragen derart festgelegt und derart aggressiv gegen all dem, was modernistisch oder modern heißen kann. Wir können es uns nicht mehr erlauben, diese Kunstausstellung, die in einer zweiten Phase in München vorgesehen war, wir können uns diese Münchner Ausstellung nicht mehr erlauben, und dann wird die Münchner Ausstellung abgeblasen. Es ist interessant dabei, dass die Ausstellungsgegenstücke, dass unter der Malerei, faschistischer, futuristischer Malerei, auch Sironi mit ausgestellt war. Sironi hat protestiert bei der Biennale Ausstellungsleitung gegen Ausstellung von seinen Bildern und gerichtliche Schritte angedroht. Und die Biennale Leitung hat dann gesagt, nee, das sind Dinge, die in öffentlichen Sammlungen Italiens hängen, da können Sie gar nichts machen, wenn wir das auch jetzt in Berlin ausstellen. Also ich glaube schon, auch hier sieht man, das würde ich allgemein sagen, dass diese Themen, so sehr sie an sich am Rande des Politischen liegen, zumindest ab 1933 eine hohe politische Valenz bekommen, und dass zum Beispiel die Auswahlkriterien dieser Verfilmungskommission zu Unrecht diese Dinge nicht mit beachtet hat. Ich glaube, dass diese Dinge durchaus aufschlussreich sind für das, was sich dann im Bereich zwischen diesen beiden totalitären Staaten abgespielt hat. Il signor Pompini ha parlato del Kirchenkampf e di questi atteggiamenti di presa di posizione positiva in confronto dei gruppi cattolici e protestanti che erano contro lo Stato del Terzo Reich. È anche la mia impressione che c'è molta simpatia all'interno del fascismo italiano, specialmente per il cattolicesimo tedesco, ma anche per certi gruppi protestanti. Il professore Lill ha chiamato in causa il libro di Bendiscioli, che era molto importante in questo contesto. Si vede anche, per esempio, che ci sono certi gruppi cattolici filofascisti che hanno appoggiato la prima e seconda fase dell'avvicinamento tra Germania nazista e l'Italia fascista, che dal 1938 in poi diventano antinazionalsocialisti a causa del Kirchenkampf, a causa della lotta del Terzo Reich contro la Chiesa Cattolica. Un caso famoso è il germanista Guido Malacorda di Firenze, che ancora nel 1937 tenta una grossa mediazione completamente sconosciuta. È un piccolo saggio di Paolo Alatri pubblicato tanti anni fa, che non è mai stata ripresa dalla ricerca. Un grosso tentativo di mediazione, Malacorda che va a Mussolini, visita Mussolini, prende un'impresa quasi di Mussolini di fare il mediatore, va a Berlino, parla diverse volte con Hitler per mediare questa fase acuta del Kirchenkampf dopo la enciclica Conflagrante Cura, e fallisce. E poi Malacorda si ritira, e già nel 1941, nell'opinione della diplomazia tedesca, è un uomo da non più fidarsi, un uomo da non più invitare, da separare dalle iniziative. Herr Corny fragte nach mitteleuropäischem Wirtschaftsdruck, nach den Einflüssen etwa deutscher Wirtschaftsinteressen auf diese Kulturpolitik. Da habe ich nichts gefunden. Aber mir scheint wichtig zu sein, dass sozusagen im Umkreis der kulturellen und Fresseaktivitäten, dass es da durchaus sehr viel Material gibt. Etwa gibt es große Teilungsverträge zwischen deutschen und italienischen Verleger, im Verlegerverband 41, über die Aufteilung der vertriebenen Vertriebsorganisationen im Südosteuropa, etwa in Kroatien, etwa in Griechenland, wo deutsche und italienische Mondadori fährt 41 nach Berlin, um diese Verträge auszuhandeln, wo Vertriebsorganisationen sowohl im Pressebereich wie im Buchbereich gegründet werden, auch gemeinsame Aktiengesellschaften, um hier jetzt den Buchvertrieb und den Pressevertrieb gemeinsam zu organisieren. Immer mit dem, sagen wir, in dieser Rivalitätssituation zwischen Deutschen und Italienern. Vielen Dank. Müssen wir Schluss machen? Also ich danke allen übrigen für die Anregung und Beiträge. Ja, ich danke Herrn Petersen noch einmal sehr herzlich und ich danke allen Teilnehmern an der Diskussion und schließe die Sitzung. Nein.